What's up? Jahresrückblick, denn es wird noch mehrere in diesem Jahr geben, an der Zahl 2. Heute geht es um Videospiele, unsere Top 10 PlayStation 4 Spiele. Das habe ich aber erst heute erfahren, denn ich hatte das ein oder andere iOS-Game mit drin, das habe ich jetzt rausgeworfen. Das mache ich natürlich nicht alleine, denn mein guter alter Gaming-Fuck-Buddy Ricky ist an meiner Seite. Hallöchen! Ja, ich bin hier, hallo. Und man konnte es natürlich nicht wissen, denn letzte Woche in der Sendung Ach hast so. Du ja wahrscheinlich gerade wieder irgendwie 4, weiß ich nicht, Karotten gefressen. Cheeseburger gegessen. Ja, und da quillt praktisch dann schon das Fett aus dem Ohr raus. Und da konnte man einfach nicht mithören. Also wir gesagt haben, PS4-Spiele. Und Chris, es geht natürlich nicht nur um die besten PS4-Spiele 2015, denn in diesem Jahr gibt es noch die Ausnahme, dass wir die 2014 gespielten PS4-Spiele mit inkludieren, weil das ist ja sonst unfair, habe ich mir ja überlegt. Richtig. Aus diesem Grund wird es auch viele Spiele geben, die halt letztes Jahr schon erschienen sind. Und bei mir wird es eh relativ häufig so sein, dass ich Spiele erst ein halbes oder dreiviertel Jahr später spiele, weil ich halt so drauf bin, dass ich keine 70 Euro für ein Spiel ausgeben möchte. Das mache ich nicht. Du stigmatisierst mich ja in dieser Hinsicht immer vehement. Ich mache das natürlich des Öfteren als du, aber auch nicht immer. Ich habe mir Black Ops jetzt in letzter Zeit geholt, FIFA 16. Und das war's, glaube ich. Nee, das meine ich ja gar nicht gegen dich, sondern das ist halt, für mich ist das eigentlich so ein Ding, dass ich sage, ich bin nicht bereit, ist auch Schwachsinn, ja. So viel Geld auszugeben für ein Spiel, wenn ich es ein halbes Jahr später deutlich günstiger kriege. Darum geht's mir ja nur. Also wenn die Spiele jetzt über ein Jahr ihren Preis halten würden, dann würde ich auch so viel Geld ausgeben. Aber es ist ja wirklich so, dass du, guck mal, zum Beispiel Until Dawn. Ja, da habe ich mich über das Schnäppchen von 39 Euro gefreut. Da lachen sie dich heute aus. Gestern 19 Euro. Ja, schon mehrfach jetzt im Dezember oder Ende November gesehen für 19 Euro. Also da sieht man, dass man selbst, wenn man ein bisschen wartet und 40 Euro ausgibt, immer noch zu viel bezahlt. Ja. Absolut. Also deshalb. Es gibt natürlich die Gegenbeispiele wie Black Ops oder sowas. Das fällt nicht so im Preise. Das stimmt, aber du kriegst jetzt Advanced Warfare auch für 20 Euro. Ja, aber das ist Advanced Warfare. Advanced Warfare ist nicht so geil wie Black Ops 3, denn Black Ops 3 ist das Beste seit Jahren. Ja, aber ich denke mal, in einem Jahr wirst du das auch für 25 kriegen. Absolut, dann spielst du halt nur gegen Prestige 15 gelevelte Gegner und dann wünsche ich dir Spaß. Das ist die Einschränkung. Das ist die Einschränkung, die man dann vielleicht hinnehmen muss, wenn man nicht bereit ist, 70 Euro zu bezahlen. Also das muss man natürlich abwägen, wie wichtig ist einem der Multiplayer. Wenn mir das sehr, sehr wichtig wäre, dann würde ich es mir natürlich sofort holen. Weil du siehst ja zum Beispiel bei FIFA. Ja. Da ist es mir wichtig. Hau ab. bei FIFA ist es mir wichtig. Ja, da interveniert wieder die Katze Kater. Was will man da machen? Ja, und was man auch noch sagen muss, wir nehmen natürlich nur Spiele mit in die Wertung, die wir auch gespielt haben. Jawohl. Also das kann schon mal sein, dass ein Spiel dabei ist, das jetzt beim ein oder anderen relativ hoch gerankt ist, wir das aber nicht gekauft haben. Es gibt aber eine Ausnahme und das ist Fallout 4, das bewerten wir auch so und landet auf dem letzten Platz, kann man fast schon sagen. Genau, das bekommt den Bronze Award, nicht mal den Gold Award des Scheißspiels des Jahres, sondern den Bronze Award nur des Scheißspiels. Und den Silber Award kriegt Fallout Shelter. Ja, zu Recht. Ich musste gerade überlegen, welches das nochmal war, aber wir haben ja vorhin erst darüber gesprochen. Ich muss aber jetzt auch nochmal kurz sagen, ich habe bei Kollegen und Kolleginnen, nee, stimmt ja gar nicht, nur bei Kollegen, das ein oder andere Spiel gespielt, was möglicherweise auch in meine Top Ten gekommen wäre, wie namentlich Ori and the Blind Forest, kennst du? Nee, das habe ich schon mal gesehen, aber ich habe es halt nie gespielt. Ich habe das haben die Leute immer so abgefeiert bei IGN und ich fand das so bescheuert, das Spiel, als ich das gesehen habe. Ist so ein Metroidvania-eskes Spiel, fand ich super gut. Dann das viel geilere Spiel noch als das, für mich eines der allergeilsten Spiele überhaupt, wirklich in diesem Jahr, der Super Mario Maker. Ich hatte wirklich bei meinem Cousin lange nicht so viel Spaß wie in diesem Moment, wie an diesem Abend. Es war großartig, dieses Spiel ist wirklich brillant. Ohne Scheiße. Es ist zwar ein bisschen Pain in the Ass, da irgendwelche Levels so dediziert zu suchen, weil da muss man immer irgendwelche Codes eingeben und so. Das ist echt lame gemacht von Nintendo. Aber das Spiel ist großartigst. Und ich glaube, das war's schon. Wäre dir es nicht auch lieber gewesen, wenn man einfach mal wieder ein neues Super Mario rausgehauen hätte? Nee. Bei mir schon. Ja. Oder ein Remake einfach von den alten Titeln jetzt ein bisschen. Hast du da ja im Prinzip. Ja, okay, das stimmt. Da musst du aber selber nachbauen oder nachbauen lassen. Das wurde schon alles nachgebaut, glaub's mir. Ja, naja gut, das ist ja für mich eh kein Thema. Jetzt habe ich aber noch zwei andere Themen, bevor wir zu den Top Ten kommen, beziehungsweise das eine würde ich ganz gerne danach machen. Und zwar stehen ja jetzt die Videogame Awards an, ne? Ja. Kennst du? Naja, ich verfolge die halt nicht, aber ich weiß, dass die immer zum Ende des Jahres gibt. Guck immer, das ist 100% Geistesgestörte auf irgendwie 2 Stunden eingedampft. Das gucke ich mir gerne an, gucke ich mir jedes Jahr an. Ich gucke mir auch immer auf Game Trailers, diese ganzen Game of the Year Geschichten. Dann gucke ich mir alle Videos an, finde ich super. Was hältst du davon, wenn wir da mal kurz die geilsten Kategorien durchgehen und mal tippen, wer da gewinnen könnte? Und dann habe ich noch ein Thema, was in diesem Jahr, glaube ich, so präsent war wie noch nie. Das ist dieses unfertige Gesockse rauszuschießen. Jetzt habe ich heute wieder gehört, dass Avalanche, die Entwickler von Just Cause 3, darum gebeten haben, Verständnis zu haben, dass das Spiel noch nicht fertig ist und dass es erst noch ein bisschen dauert, bis es perfekt nachgepatcht wird. Ja, wo kommen wir denn dahin? Tja. Nee, sag mal wirklich. Oder dass man ein Spiel richtig ohne Day One Patch gar nicht mehr spielen kann. Ja, ich glaube, wir haben entweder privat oder hier in der Sendung schon mal darüber gesprochen. Mir geht das natürlich auch auf den Sack. Allerdings betrifft es mich ja aufgrund meiner Einkaufspolitik nicht allzu sehr. Absolut. Aber ich finde es aber natürlich, das ist ein Witz, das ist eine Frechheit. Du kannst eigentlich sowas nicht bringen, dass du die Leute bestrafst, die auch noch bereit sind, einen Vollpreis dafür zu bezahlen, beziehungsweise sogar manchmal noch mehr bezahlen, um irgendwie eine Special Edition zu ergaunern, die es in der Regel ja nach ein paar Monaten dann nicht mehr gibt. Also es werden sogar die Early Adopters, die am meisten zahlen, werden sogar noch bestraft. Das geht, Just Cause 3. Frame Drop auf 20, hallo? Ja, das sind so Probleme, du hast es ja schon angesprochen, die sich aus meiner Sicht so mit der also ich persönlich habe es natürlich erst wahrgenommen im Sommer 2014, aber so gehört davon habe ich eigentlich schon auch davor, als es die Xbox 360 dann nur gab und die PS3, aber so richtig Thema wurde das auf meinem Zettel sozusagen mit dem Release von PS4 und Xbox One. Also ich habe das Gefühl, dass es da so richtig losging, dass dann wirklich jedes AAA-Spiel irgendwie mit irgendwelchen Bugs versehen war. Also vielleicht, wenn wir nachher die Liste durchgehen, können wir da auch mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, ob die Spiele vom ersten Tag an rund liefen. Gibt's natürlich, da kommen wir später hundertprozentig nochmal zu, auf beiden Listen. Arkham Knight. Das Spiel ist ja bis heute nicht perfekt gepatcht. Nee, das geht nicht auf dem PC. Auf dem PC. Ja, es funktioniert. Ja, geht einfach nicht. De facto nicht. Ja. Und das ist ein Unding. Ich glaube, die haben noch nicht mal irgendwie eine geile Überraschung dann rausgehauen für die Leute, die sich's gekauft haben. Kriegst, glaube ich, dein Geld wieder. Die Arkham Origins Trilogie umsonst. Stimmt, so ein irgendein Scheiß war's. Ja, ich könnte mich jetzt nicht mehr genau dran erinnern, aber das ist auch so absurd. Die wahrscheinlich eh schon haben, weißt du? Ja. Nee, also das ist eine Entwicklung, die, ich weiß gar nicht, ob man die irgendwie aufhalten kann. Wahrscheinlich nur damit, dass du die Spiele nicht mehr kaufst, also nicht mehr vorbestellst und wartest, bis dann die ersten Reviews draußen sind. Jetzt bin ich hier gerade auf den Metacritic Top 15 Games of 2015 und da schweife ich jetzt mal gerade so rüber und es ist so absurd, warte mal, 2, 4, 6, 8, die ersten 8 Plätze, beziehungsweise das sind jetzt einfach nicht die 1 bis 8 Platzierten, sondern einfach nur 8 Plätze aus diesen Top 15, sind alles Sequels, alles. Witcher, Phantom Pain, Just Cause, Fallout, Batman, Halo, Bloodborne, Xenoblade, alles Fortsetzungen. Ja, aber das ist ja die Entwicklung, die man ja auch aus Kino kennt, ja, also dass man praktisch nicht bereit ist, ein Risiko einzugehen und ein großes, komplett neues Spiel launcht und lieber dann halt eine Reihe, die sich etabliert hat, die Leute kennen, dass man die halt fortsetzt. Gab es denn einen großen Titel in diesem Jahr, der seine Premiere hatte? Oh. kann schwierig, ne? Jetzt so aus dem Stegreif her raus ist es schwierig. The Crew, nee, das war letztes Jahr. So kleinere Sachen, Talos Principle und sowas und The Vanishing of Ethan Carter und diese ganzen Geschichten. Das sind aber alles eher kleinere noch, ja. Geschichten. Alles. Da gab es bestimmt noch was. Destiny, aber das ist auch letztes Jahr gewesen. Destiny, ja, ist auch letztes Jahr gewesen und ist für mich eher ein Halo mit neuen Skins. Naja, gut, aber man muss ja, ja dann schon, es ist trotzdem ein recht, eigenes ja. neues Spiel. Du hast also, recht. Selbstverständlich. Da muss wirklich anscheinend, wenn du eine fette AAA-Brand etablieren willst, musst du da so viele Abermillionen investieren in Werbung etc. wie Activision und Bungie. Es ist wirklich schwer, so ein Ding neu durchzudrücken im Ubisoft Markt. Ubisoft ist da ja für 2016, sage ich mal, noch zu nennen, die jetzt ein paar neue Titel launchen. Mit Division und wie heißt das andere mit den Drogenkartellen? Ach so, ja. Das Drogenkartell The Game. Ja, das ist, wie hieß denn das nochmal? Ist auch wurscht, also das kommt ja auch irgendwie 2016. Ja, stimmt. Und dann das natürlich aber Horizon. Auch Far Cry. Ja. Horizon ist auch nochmal so ein Spiel, wo man sagen kann, da versucht einer mal was ganz Neues. Ja, stimmt, ja. Ja, also da bin ich mal gespannt, wenn die Dinger halt jetzt alle floppen würden, aus welchen Gründen auch immer, dann war es das wahrscheinlich erstmal. Also, ja, ich finde es sowohl im Gaming-Bereich als auch im Filmbereich immer, ja, ein bisschen langweilig, dass es da halt wirklich niemanden gibt, der den Mut hat, was Neues zu launchen und mal ordentlich Geld in neue Projekte zu stecken, aber ich kann es absolut nachvollziehen. Quantum Break gibt's auch noch nächstes Jahr für Xbox One. Das wird, glaube ich, auch ein dickes Ding. Ach, das ist das mit, wo man die Zeit dann anhalten genau. kann. Genau. So. Ja, okay. Ja, das sah nicht allzu schlecht aus, das stimmt, ja. Und natürlich ja. Tetris dann endlich wieder. Tetris, auch. Genau, Reimaginated. Das wird auch schön. Das heißt dann, glaube ich, auch anders. Ja, ja, klar. FIFA 17, glaube ich, heißt das dann da. FIFA 17 ist das neue Tetris. Das wird es mit Sicherheit werden, absolut. Ja, mit Sicherheit. Wollen wir anfangen? Ja. Und am Ende nochmal so diese Videogame Awards tippen? Wir können gerne anfangen. Ich stehe hier bereit. Ja. Mit meinem Platz 10, Chris. Ich gucke so auf meine Platz 10, auf meine Top 10 und merke, so einen richtigen Knaller hast du irgendwie nicht drin. Das ist alles so, been there, done there. So, das hat jeder auf dem Schirm. Alle 10. Jetzt pass mal auf, jetzt müssen wir mal nachfragen. Wie sieht's eigentlich aus, wenn du jetzt eine Platzierung nennst, die bei mir weiter oben irgendwie nochmal auftaucht? Soll ich das dann gleich sagen oder einfach? Nö, würde ich nicht machen, genau. Oder? Aber ich fange an mit Platz 10. Mach mal. Mein Platz 10 ist eine kleine Überraschung, weil ich oft über diesen Platz 10 geschimpft habe. Aber ein Spiel, das bei mir nie von der Platte verschwindet, Drive Club. Das Drive Club, hab ich auch mir dieses Jahr geholt, ja. Also ich war von Drive Club zunächst natürlich wahnsinnig enttäuscht, weil das Serverproblem mir doch zu schaffen machte. Ich habe es gar nicht so lang nach dem Release geholt. Ich glaube, 1,5 Monate danach. Ja, und da ist auch schnell im Preis gefallen, ne? Ja, ich habe es für 20 Euro geholt in der Vollversion, also kann man, denke ich, mal machen. Und ich habe natürlich dann genau das Problem gehabt, was alle gehabt haben, dass du überhaupt keine Multiplayer-Sessions machen konntest, wenn man das so nennen kann, weil du bist ständig halt bei den Rennen rausgeflogen. Oder selbst wenn du da gegen irgendwelche imaginären Gegner fährst, sind dann plötzlich die Records weg gewesen und so. Das hat mich auch alles gestört. Ja. Das wurde mit der Zeit besser. Ich finde die, in Anführungsstrichen, die Stories, also wenn man sich so hochleveln kann, das kann man echt immer mal wieder zwischendrin spielen, das macht echt Spaß, hat auch jedenfalls bei mir einen extremen Wiederholungsfaktor. Also man will sich immer weiter verbessern. Also es ist jetzt nicht so, dass du 4-5 Runden da irgendwo mal fährst und dann hast du schon, ich weiß gar nicht, ob das Gold, Silber, Bronze ist oder wie das da gestaffelt ist. Auf jeden Fall, dann hast du nicht gleich schon hier das höchste Achievement freigeschaltet. Nee, du musst wirklich trainieren und das hält mich zumindest bei der Stange. Ich finde die wie heißt es denn, die Erweiterungspacks, die finde ich echt gut. Also ich habe mir ja den Season Pass vor ein paar Wochen geholt und habe mir jetzt alles freigeschaltet und das ist echt toll, es sind ein paar schöne Autos dabei und ich mache dieses Spiel ganz oft an, wenn ich einfach mal so 20, 30 Minuten einen Podcast hören will und dabei irgendwie ein bisschen was zocken will und dann suche ich mir irgendein Auto aus, was ich geil finde, suche mir eine Strecke aus, auf die ich Bock habe und düster dann einfach mal komplett ohne Anzeigen nur rum. Also ich mache ja meistens Cockpit-Ansicht bei Drive Club. Und ja, komplett ohne irgendwelche Einblendungen. Also keine Strecke, keine kein Speed und so, sondern einfach nur so, wie man sonst in einem Auto sitzt. Und das macht mir tierisch Spaß. Und ich habe diesem Spiel auf meiner Punkteliste sozusagen 7 von 10 gegeben. Und ich habe viele Spiele 7 Punkte gegeben. Aber habe mir so gedacht, dieses Spiel, da habe ich noch nicht mal eine Sekunde drüber nachgedacht, das von der Platte zu löschen. Und das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass mir das Spiel gefällt. Und ja, also ich bin mit Drive Club sehr zufrieden und empfehle auch jedem, sich Drive Club zu holen. Für natürlich erst 15, 20 Euro kann man das definitiv mal machen. Ich habe es auch mir geholt und mich hat es überhaupt nicht gegriffen. Diese Story, das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum ich mir möglicherweise das neue Need for Speed nicht holen werde, weil ich hasse dieses Gangster-Cop-Ding und ich ertrage es nicht mehr. Das macht mir einfach keinen Bock mehr. Das hat am Anfang relativ Spaß gemacht und Drive Club hat ja diesen großen Kicker, dass du da durch die ganze USA fahren kannst, ne? Nee, du bist jetzt bei The Crew. Bin ich bei The Crew? Ja. Du bist bei Drive Club. Drive Club, okay, ich bin bei The Crew. Das kommt bei dir bestimmt auch noch. Nee, dann Drive Club habe ich natürlich nur die PlayStation Plus Version gespielt und das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, das muss ich sagen. Das ist mit Sicherheit jetzt nicht das Rennspiel par excellence, ja. Aber es ist aus meiner Sicht mainstreamigste, was du dir momentan holen kannst. Project Cars ist natürlich auch geil, aber das ist halt ein extremer Simulator. Also alles, was ich bis jetzt gesehen habe im Netz zu Project Cars, deutet darauf hin, dass du dir da definitiv ein Lenkrad zulegen solltest, um wirklich dann dieses Spiel so zu spielen, wie sich das der Entwickler gedacht hat. Genau, um die Immersion völlig mitzunehmen, ja. Ne? Ja. Ja. Drive Club fand ich auch schön. Hat mir aber auch die PlayStation Plus Variante gereicht. Ich war aber kurz davor, diesen Pre-Cyber Monday Deal zu machen für 9,99. Dann war er aber ausverkauft. Ja, das könnte man machen, absolut. Ja. Weil das ist, wie gesagt, für 15 bis 20 Euro kann man. Sieht auch toll aus. Ein bisschen bescheuert natürlich. Ja, wir haben das Regen nachgepatcht, den Regeneffekt nachgepatcht und so. Das ist ein bisschen lame und sowas. Aber sieht brillant aus. Genau, den Regeneffekt, nachdem dieses Nachpatchen des Regeneffektes war jetzt auch erst bei The Crew. Aber das meinst du nicht? Nee, bei Drive Club. Bei Drive Club haben sie es schon dabei gehabt, relativ, also ich glaube einen Monat nach Release, wenn nicht sogar schon beim Release. Ja. Also bei The Crew haben sie es jetzt nachgepatcht mit dem Wild Run oder wie dieser Patch heißt. Mhm. Beziehungsweise wie das sieht ja sowieso grundsätzlich besser aus, Patch ne? Heißt. The Crew? Ja, durch diesen Wild Run DLC. Ja, das habe ich sofort gemerkt. Ich habe das ja angefangen, bevor dieses DLC draußen war. Und jetzt ist das DLC draußen und natürlich auch die der Patch sozusagen, und das macht enorm viel aus, auch mit den Spiegelungen auf den Straßen und so, da hast du jetzt Pfützen, das macht richtig viel aus. Kommt bei dir The Crew noch? Was sagst du? Kommt bei dir The Crew noch? Es hört sich so an, als wenn es nicht mehr kommt. So könnte sein, weiß man ja nicht. Okay, das war seine Nummer 1. Nein, auf keinen Fall. Da lacht er. Das ist natürlich bei dir Super Meat Boy. Das hast du ja durchgespielt in einem Abend, ne? Das habe ich komplett durchgespielt und zwar auf dem Kopf stehend. Ja, genau. Sehr schön. Sehr schön. Nee, Drive Club. Oh Gott, diese ganzen Rennspiele, ne? Da bist du auch völlig im Schugge. Fand ich auch schön. Ja, hat natürlich auch eine Geschichte, ist natürlich auch eine Geschichte für sich, ne? Kam ja zu spät. Ja. PlayStation Plus Variante mega abgespeckt und so. Das sind wir wieder bei dem Thema zum Release nicht fertig. Ja, genau. Selbst zum Release, der ein Jahr zu spät ist, nicht fertig. Auch nicht schlecht, ja. So, Chris, was ist denn bei dir? Mein Platz 10 ist ein kleines, schnuckeliges PlayStation Plus Spiel, was wir beide auch im Koop sehr gerne gespielt haben. Du kannst es dir schon denken. Rocket League. Mhm. Ich fand es super. Es hat mir so einige Wochen hat es mir mega Spaß gemacht und ich habe auch diese ganzen Offline-Turniere durchgespielt, habe auch immer schön meine 3-gegen-3 Online-Matches gemacht. 4-gegen-4 war mir dann immer ein bisschen zu viel. Gab's doch, ne? Oder war 3-gegen-3 das meiste? Ich meine 3-gegen-3, aber es kann auch 4-gegen-4 gegeben haben. Also die Anzahl mit den meisten Wagen auf der Piste, auf dem Spielfeld, das fand ich immer ein bisschen durcheinander, aber so eins darunter, das fand ich ganz geil. Großartig. Es ist einfach Autoball, wie man es nicht hätte geiler machen können. Es sieht super gut aus. Ohne Scheiße. Ich finde, es sieht super gut aus. Hat, glaube ich, noch die alte Unreal Engine 3. Kann man nichts sagen, oder? Als wir das im Koop gezockt haben, gegen andere, super geil. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Ja. Bei mir ist es auf Platz 30 gelandet. Auf Platz 30? Ja. Schön, ja. Bei mir ist es auf Platz 30 gelandet, weil es hat mich eine kurze Zeit bei der Stange gehalten, aber insgesamt war es mir irgendwie dann zu blöd. Ich kann es gar nicht anders sagen, obwohl ich die Idee und alles super finde. Und die machen ja auch bis heute relativ viel. Also der Trick, glaube ich, bei Rocket League war ja, dass sie das praktisch rausgehauen haben für gratis für die PS Plus Abonnenten. Ja. Und dass du jetzt praktisch durch Skins und irgendwie neue Fahrzeuge und so da immer mal wieder 2-3 Euro ausgibst. Das genau, ist ja gibt jetzt ganz große DLCs, ein Weihnachts-DLC, neue Spielmodi, neue Autos und so. Also dann immer schön noch betreut das Spiel und soll jetzt auch für die Xbox One kommen. Stimmt, das habe ich auch gehört, ja. Das ist soll für jetzt die Xbox One und dann läuft es praktisch auf allen großen Plattformen, PC, PS4 und Xbox One. Ist das eigentlich Crossplay, ja, ne? PC und PS4? Boah, das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, das ist eines dieser wenigen Crossplay-Games. Also, ich fand's schön, ja, für mich kein Kandidat für meine Top 10, aber wie du halt sagst, es war einfach ein schöner Zeitvertreib für so eine halbe Absolut. Stunde. Absolut. Und daran erkennt man natürlich auch ein erneutes Mal, Ricky, du hast einfach keinen Geschmack. Das ist richtig. Und du hast keinen Sinn für Humor. Diese Trickschüsse, man konnte, das Witzige bei dem Spiel ist natürlich, dass du Doppelsprünge mit dem Auto machen konntest und konntest dich in der Luft drehen und Fallrückzieher machen und sonst irgendwas, Flugkopfbälle mit dem Auto sozusagen. Du hattest einen Boost, den konntest du noch irgendwie mit verschiedenen Designs modden und so. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Das ist so simpel, aber so komplex. Da kann man, glaube ich, wieder die alte Videogame-Floskel in den Fußballring werfen. Easy to learn, hard to master. Genau, ne? Das hat mich dann wahrscheinlich auch bei diesem Spiel gestört, nämlich, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass du wirklich da dich irgendwie so rein nörden kannst, dass du so ein richtiger, um bei deinem Wortspiel zu bleiben, Master wirst. Weil ich glaube, da war natürlich auch viel Zufall mit dabei. Also nicht jetzt ausschließlich, man konnte natürlich sich schon so ein paar Skills drauf schaffen, aber da war dann trotzdem dennoch an irgendeinem Punkt ist man dann angekommen, wo man das Gefühl hatte, okay, das ist halt völlig random, was hier passiert. Also so, weißt du? Ja, doch, du hast recht, ja. Also das hat mich dann vielleicht auch so ein bisschen gestört, dass ich das Gefühl hatte, hier, also der muss doch jetzt eigentlich reingehen oder den musst du doch jetzt eigentlich haben. Und dann fällt halt der Ball auf irgendeine Pappnase drauf und von da aus ins Tor und so. Sprich, es lag nicht immer nur daran, wie gut kannst du fahren oder mit dem Auto umgehen, sondern es war halt viel Zufall mit dabei. Und das hat mich dann und wann vielleicht auch ein bisschen frustriert. Ähnlich wie beim VfB zu den aktuellen Zeiten. Ist auch viel Zufall dabei, muss man sagen. Stimmt, Zufall und Unvermögen. Zufall und Unvermögen, das definiert den VfB Stuttgart in diesen Tagen. Dein Platz 9, Ricky? The Crew! Da ist es. The Crew auf Platz 9. Bis gestern war The Crew auf Platz 11. Drive Club. Du hast ein mega komplexes Punktesystem dir da ausgedacht. Das gibt's doch nicht. Drive Club war auf Platz 9. Limbo war auf Platz 10. Und The Crew hat es dann im letzten Moment geschafft, Limbo rauszuschieben das und sogar noch Drive Club hinter sich zu lassen. Was fällt Ihnen ein? Und ich sag dir, was für mich geklickt hat bei The Crew. Also zunächst erstmal prinzipiell, das ist ein okayes Open World Rennspiel, kannst du ja nicht so richtig sagen. Es ist schon ein Rennspiel, aber fühlt sich mehr so an wie so ein Minigame bei GTA. Sieht natürlich ein bisschen geiler aus, aber es ist halt, die Story ist nicht das Allergeilste so, aber ja, ist ganz solide. Deswegen habe ich zuerst für dieses Spiel auch nur 6 von 10 Punkten vergeben. Ja, hast du nochmal eine Nacht drüber geschlafen, über diese harte Entscheidung. Und Spotify hat dieses Spiel dann auf die 7-Punkte-Marke hochgehievt, denn, ja, ich habe mir gestern dann mal wieder Spotify angemacht auf der PS4. Und hab Guns N' Roses, die Playlist, mir ausgesucht und bin gestern 3,5 Stunden lang mit Guns N' Roses auf der The Crew Map rumgecruised und hab da verschiedene Aufgaben erledigt und das war so großartig. Ich kann es dir nur so sagen, ich hatte so einen Spaß gestern Abend. Es war phänomenal. Es hat so viel Spaß gemacht, das Spiel läuft flüssig, das sieht soweit gut aus. Du hörst die Alte nicht ständig reinlabern und die anderen Vögel, wenn Spotify drüber läuft, das ist gar nicht schlecht. Und die Missionen machen tierisch viel Spaß. Das Hochleveln von deinem Auto macht Spaß. Ich habe es ja so gemacht, dass ich mir kein Auto gekauft habe, sondern nur das erste, zum ersten Mal, wenn du dann da loslegst bei dem Spiel, kannst du dir halt ein Auto kaufen, was mehr oder weniger geschenkt ist. Das wird dir ja gesponsert sozusagen, genau, ne? Ja. Genau. Und da habe ich mir damals den Dodge Charger ausgesucht und den level ich halt einfach nur hoch und kaufe mir praktisch kein anderes Auto vorerst. Erst wenn ich richtig viel Kohle habe, will ich mir dann ein geiles Auto holen, weil die anderen Autos, die du dann holen kannst, ist alles Bullshit. Und das macht mir so viel Spaß. dass ich mich fast heute so ein bisschen ärgere, dass ich Hochzeitstag habe, weil ich würde mich viel lieber aufs Sofa legen und wieder 3,5 Stunden da über die Map cruisen. Das war echt, also ein wundervoller Abend gestern mit Guns N' Roses und The Crew. Mann. Ihr kommt doch immer was dazwischen, oder, beim Zocken? Immer ist was. Aber es ist wirklich ein Spiel, das man mittlerweile auch für relativ wenig Geld bekommt. Ja. Also für mich funktioniert es, glaube ich, wirklich nur mit dieser ganzen Roses-Geschichte oder beziehungsweise mit dieser Spotify-Geschichte, so muss man es ja sagen. Also die Musik ist jetzt erstmal nebensächlich. Ich werde auch nicht jedes Mal Guns N' Roses hören. Aber wenn du dir halt so Spotify anmachst und einfach da rumcruist, das macht einfach tierisch Laune. Und dann, ach genau, dann habe ich noch unterwegs, also du triffst ja dann und wann mal auf irgendwelche anderen Leute, die da gerade auf der Map rumfahren und meistens gehen die dir nur auf den Sack, weil sie dich halt von der Strecke rammen wollen und so. Nervt tierisch. Aber gestern habe ich so einen gefunden, der dann mit mir noch ein Rennen gefahren ist, so richtig. Und da kannst du ja auch immer relativ viele Punkte holen. Also das macht dann wirklich richtig Laune, wenn du dann noch normale Menschen da antriffst. Und der große Clou natürlich, das wollte ich ja vorhin schon mal kurz erzählen, ist, dass in Anführungsstrichen die ganze USA bereisbar ist. Ne? Mhm. Du kannst die ganzen Küsten befahren. Und du hast gestern erzählt oder geschrieben, dass du gerade die schönsten so Crew-Stunden hattest, als du mit Musik durch New York gefahren bist, ne? Genau, ich war hauptsächlich an der Ostküste unterwegs, bin dann noch so ein Stück weit in den Norden hochgefahren. New York habe ich komplett fertig jetzt und ich mache auch keine Schnellreisen oder so. Also ich fahre wirklich überall hin und höre dann die Musik und es macht einfach tierisch Laune. Wie gesagt, mit der Musik und dann das Spiel. Denn das muss man jetzt hier auch nochmal sagen. Ich habe das Spiel ja zunächst ohne irgendwelche Musik von Spotify gespielt. Und da sind gerade dann die Reisen, die Fahrten hin zum nächsten Ereignispunkt doch ein bisschen tröge. Weil die KI von den anderen Verkehrsteilnehmern ist total bekloppt, muss man ganz ehrlich sagen. Also die fahren halt die ganze Zeit im Schneckentempo da rum und versuchen dich möglichst ineffektiv zu blockieren. Sprich, du hast immer genügend Platz, um zwischen den Autos durchzufahren oder gute Überholmanöver zu machen. Da würde man sich natürlich auch wünschen, dass es dann da irgendwie ein bisschen komplizierter wird beim Fahren, weil das hast du relativ schnell raus, wie du da dich durchschlängeln kannst. Aber mit dieser Spotify-App ist es einfach ein Spiel, was für mich in die Top 10 gehört. Du hast quasi aus Eigeninitiative aus The Crew ein noch viel besseres The Crew gemacht. Ja, das eigentlich bräuchte man nur eine geile Playlist bei The Crew und dann würde es schon besser werden. Weil die Playlist, die zur Verfügung stellen, ist halt eine Katastrophe. Bei den meisten Spielen, GTA jetzt mal ausgenommen. Aggressive Inline hatte damals auf der PlayStation 2 einen geilen Soundtrack mit Student Rick und sowas. Oh, das war super. Ah, oh, Aggressive Inline. Das war toll. Mann, war das toll. Und auch die Tony Hawks hatten immer gute. Stimmt, die ersten, toll. die habe ich noch gespielt, die fand ich auch gut vom Soundtrack. Die waren toll. Deine 9? Meine 9 ist Tear Away Unfolded in der Messenger Edition. Keine Ahnung, von was der redet. Tear Away sollte dem einen oder anderen aufmerksamen Sony-Jünger auf der PlayStation Vita ein Begriff sein, denn dort wurde es abgefeiert von bestimmt 6 Leuten. Allen 6 Leuten, die eine PlayStation Vita hatten, unter anderem ich. Die ist beim Umzug verschütt gegangen, die PlayStation Vita. Gibt's das? Was? Echt jetzt? Die finde ich nicht mehr, ja. Es gibt's ja nicht. Also das finde ich ja fast schon schade, weil ja. Ich würde mir keine holen. Aber was ich über die PS Vita höre, ist eigentlich, dass es echt ein geiles Device ist, um einfach unterwegs Spiele zu spielen. Vielleicht finde ich es ja nochmal auf der Straße irgendwie auf dem Weg von der alten zur neuen Wohnung. Ich drücke dir die Hoffnung nicht aufgeben. Ne? Ich drück dir die Daumen. Tear Away Unfolded ist einfach nur die PlayStation Vita Variante, die PlayStation Vita Version auf die PlayStation 4 hochskaliert. Alles ein bisschen knackiger, schärfer. Was im Prinzip nichts großartig bringt, denn die Grafik ist jetzt nicht der Shit. Google mal ein paar Bilder. Das Spiel. Es ist alles so aus Papier und Pappe, das ist alles so gefaltet und so. Okay. Da haben sie auf der Vita aus der Not eine Tugend gemacht. Sie haben da nicht irgendeine Polygon-Grafik gemacht, wobei Golden Abyss, das Uncharted-Ding auf der Vita, sah ja auch großartig aus. Aber das sah wirklich so zuckersüß aus und es war großartig. Das musste ich mir jetzt einfach nochmal für die PS4 holen. Und zur Erklärung, was man dort so alles tun muss. Also die Entwickler Media Molecule haben das gemacht, die oft so ein Azi-Fazi-Kram machen, haben sich wahrscheinlich auf die Fahne geschrieben und haben gesagt, wie können wir die Bindung zwischen Videospiel und Gamer noch intensiver machen. Denn schon am Anfang auf der PlayStation 4-Variante kannst du ja zwischen zwei Charakteren wählen, einem männlichen und einem weiblichen. Und das machst du, indem du das PlayStation 4-Pad, den DualShock 4-Pad, auf den Fernseher richtest und mit R2 oder L2 hinten diese Lichtbar aktivierst, ne? Mhm. Und dann siehst du die auf dem Fernseher. Also die wird dann da halt so hinprojiziert. Und dann musst du halt den einen oder anderen anleuchten und der wird dann halt deine Hauptfigur in dem Spiel. Und dieses Feature verfolgt dich halt die ganze Zeit. Du läufst, es ist kein Jump'n'Run, weil du kannst nicht springen, aber du kannst an Stellen auf so kleine Jump-Pads springen und dann auf andere Ebenen zu kommen. Ich würde aber schon sagen, es ist ein Adventure, so ein kleines Adventure mit Jump'n'Run-Einlagen. Aber das Spiel macht einfach so viel mehr, als einfach nur ein schnödes 0815 Adventure zu sein, sondern du triffst da halt in dieser bizarren, absurden Welt zum Beispiel den Eichhörnchenkönig, der seine... Das muss ich erstmal gerade kurz verarbeiten. Den Eichhörnchenkönig, der hat nämlich seine Krone verloren. Ja, und dann musst du auf deinem Touchpad vom PS4-Controller, was natürlich auf dem PlayStation Vita-Display viel besser ging, aber hier ging es auch noch gerade so, musstest du auf dem Touchpad so eine Krone malen und ausschneiden und eine Farbe dem geben und so. Und dann hat tatsächlich dieser Eichhörnchen-King hat die ganze Zeit während der ganzen Stunden des Spiels diese Krone auf, die du ihm selbst gebastelt hast. So. Und der Controller spricht mit dir. In der Welt gibt es zum Beispiel, wenn da irgendwelche Fassaden oder Gebäude wie so Efeu, mit so Efeu umschlungen sind, dann ist das meistens so aus Zeitungspapier mit so schlechten Nachrichten drauf. Ne? Wenn du das siehst, dann ist es immer böse. Und das kannst du halt mit deinem Pad, wenn du das wieder aktivierst und da in der Welt rumleuchtest, kannst du halt diese bösen Nachrichten, diese Zeitungsdinger, Zeitungsgebilde, kannst du halt farbenfroh machen und die Welt wieder ein bisschen begehbarer machen. Also das ist mega kompliziert, das Spiel zu erklären irgendwie, aber es versucht halt mega, dich mit einzubinden. Es spricht auch mit dir, es bricht so diese vierte Wand. Du bist nämlich, wie nennen sie dich? Du bist der Auserwählte oder so. Auf jeden Fall, die Spielfigur hat mich ausgewählt, um irgendwie das Loch im Himmel zu stopfen. Ja, das also, ist nämlich so ein Riss in der Welt. Ja, und die musst du halt stopfen. Ich hab's noch nicht durch. Es ist merkwürdig, weil alles, was ich jetzt gerade gehört habe, das stößt mich total ab. Also ich bin überhaupt keiner, der so Bock hat da mit diesem Rumfriemeln und so. Und mir hat auch, wie hieß denn das nochmal hier, mit diesen Wollmännchen, wie heißt das nochmal? Mit den Wollmännchen, du meinst Little Big Planet. Ja, genau, das fand ich auch. Also das geht, ist jetzt nicht das Gleiche, aber es ist ja auch so eine verspielte Art und Weise, da dem Consumer Games nahezubringen, sag ich jetzt mal. Das hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Und das, was du jetzt hier beschrieben hast und was ich mir jetzt hier auch als Screenshots mal so reingezogen habe, ist ja auch, geht nicht in dieselbe Richtung, aber ist ja ähnlich absurd, so wie Little Big Planet. Abstrakt und so, absolut, genau, ja. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, Little Big Planet. Da bin ich überhaupt nicht drauf hängen geblieben. Nicht vom Gameplay her, sondern einfach so, die ganze Welt so fand ich scheiße. Muss ich da so sagen. Kann man völlig verstehen. Das kam, hast du es gerade mitbekommen? Die Breaking News, die gerade reingekommen ist in der Gaming-Welt, die natürlich den Atem jedes Gamers stillstehen lässt? Nee. Es gibt eine neue Stipulation beim Aldo McGregor-Fight. Was? Weißt du schon, oder? Nein. EA Sports hat gerade verkündet, dass neben Ronda Rousey der Gewinner aus Aldo McGregor aufs Cover kommt. Ah, schön. Das ist lustig, oder? Absichern, dass nicht wieder so ein Fauxpas passiert wie mit Jon Jones und eben jetzt mit Ronda Rousey. Ja, und Gustafsson, den eigentlich keiner aufs Cover haben will. Hab ich nie verstanden. Der wurde gewählt. Habe ich nie verstanden. Ja, es war schon merkwürdig, wenn man so guckt, wer da sonst noch zur Auswahl stand. Das stimmt. Ist eine witzige Geschichte, oder? Das ist witzig. Das ist witzig. Das gibt's ja gar nicht. Wie witzig das mein ist. Erstes Event, was ich nicht alleine gucke, vor der Mattscheibe. Bin gespannt. Ich freue mich so. Ja, ich freue mich auch drauf. Machen wir einen Podcast eigentlich? Können wir mal gucken, wie wir es zeitlich hinbekommen. Ja, können wir dann machen. Da freue ich mich aber drauf. Ja. So viel zu Tearaway Unfolded. Ich find's brillant. Ich find's großartig. Vor allen Dingen für den schmalen Taler, den ich's geschossen habe. 9,99. Kann man mal machen. Wenn es einem Spaß macht, dann ist es ein Schnäppchen. Wenn es einem Spaß macht, wenn man ein bisschen Sinn für charmante Videospiele hat, dann muss man das sogar machen. Ja, den Seitenhieb habe ich verstanden. So, ich habe jetzt ein ähnlich sinnvolles Spiel und auch sinnanregendes Spiel auf Platz Nummer 8. Wolfenstein The New Order. Ah. Ja. Auch dieses Spiel habe ich mir erst dieses Jahr zugelegt. Ich glaube Anfang dieses Jahr. Und ich war im Vorfeld sehr skeptisch bei Wolfenstein. Ja. Und ich habe es, glaube ich, relativ lange hier auch rumliegen gehabt und habe mich nicht so richtig rangetraut. Und dann habe ich plötzlich bei GameStar gelesen, dass Wolfenstein zum Shooter des Jahres 2014 gekrönt wurde. Ja. Ich habe es auf der 360 gespielt und fand es brillant. Ja, und dann habe ich mir gedacht, packst es mal rein und ich war hin und weg und habe es auch komplett durchgespielt. Das ist immer ein gutes Indiz bei mir, dass ich nicht irgendwie dann frustriert irgendwann abgebrochen habe. Denn dann und wann finde ich es auch nicht allzu einfach. Ich habe es auf normal gespielt und es gab wirklich einige Momente, die ich gefühlte 1000 Mal gesehen habe. Und es hat mich sehr gefordert, aber hat gleichzeitig auch immer wieder diesen Effekt gehabt, dass wenn du es dann geschafft hast, dass du dann irgendwie wieder 3 Stunden Spielspaß hattest und nicht aufhören konntest, weil dich das dann einfach so angefixt hat, weiterzumachen. Ja, also das hat bei mir hervorragend funktioniert. Ich habe mir jetzt auch das DLC oder wie nennt man das? Das ist ein Standalone. Standalone Spin-off oder weiß der Kuckuck. Ding. Ja, ja. Ja, genau. Also dieses Old Blood-Ding geholt, da freue ich mich auch schon drauf. Aber auch das habe ich nicht als erstes angepackt von allen Spielen, die ich mir geholt habe. Auch da bin ich wieder ein bisschen skeptisch, obwohl ich ja eines Besseren belehrt wurde mit The New Order. Ja. Aber insgesamt tolles ist das. Spiel. Also, wenn jemand einen guten Shooter spielen will, dann ist das. Ich würde fast schon sagen, abgesehen natürlich jetzt vom Multiplayer, einfach nur von der Story her, das Beste, was du dir holen kannst. Absolut. Ich habe es auf der 360 damals gespielt, habe es durchgesuchtet. Ich fand es ist riesengroß, das Spiel. Es geht auch mega lang für so einen Singleplayer-Shooter. Es ist super. Ich finde es auch echt toll. Das Gunplay ist schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da so ein bisschen rausgewachsen jetzt über die Jahre, dass ich wirklich alles mit Mausklick, sage ich jetzt mal, aufheben muss. So jeden Helm, weißt du, um ein bisschen HP zu kriegen oder Rüstung zu kriegen. Ah, bin ich, glaube ich, so ein das bisschen stimmt. raus. Das haben ja viele abgefeiert. Ja, das hat mich auch, wenn du dich dann mal irgendwann dran gewöhnt hast, stürzt dich nicht mehr. Aber zunächst ist es einfach, ja, das nervt halt, wenn du da, wie du halt sagst, alles anklicken musst und aufnehmen musst und so. Das stimmt schon. Also das ist ein kleiner Minuspunkt, sage ich jetzt mal. Auch die bescheidene Grafik, die ist okay, aber es ist halt, ja, es ist ja auch kein Current-Gen-Spiel gewesen, sondern nee, wie, wie du gesagt hast, ist es ja schon vorher erschienen. Wie so. The Crew. The Crew war auch kein Current-Gen. Ja, und wie Fallout 4. Ja gut, bei Fallout 4 hat man das Gefühl, das wurde für die PlayStation 2 entwickelt. Aber hey, es muss man noch nachvollziehen, so eine Riesenwelt und so kreativ gedacht, muss man mit ein paar Bugs leben können und Kanten flimmern und so, ist doch kein Problem, oder? Ist doch genau das muss ich nicht, dummes Schwein. Ja, hast du recht. Ja. Nee, aber ja gut, mehr kann ich zu Wolfenstein eigentlich nicht sagen, außer Shooter mit Story, Wolfenstein, The New Order. Shooter mit Story, The New Order, fand ich auch toll. War wirklich ein ganz tolles Spiel. Oh, auf 8 erst, ne? 8 erst, ja. Da habe ich die vor 14 Tagen beendete letzte Episode gezockt. Game of Thrones, wie ich ganz gerne sage. Season 1 ist jetzt beendet. 6. Folge, sonst gibt's ja immer nur 5. Hier gibt's 6 Episoden bei Game of Thrones. Und The Viper's Nest hieß, glaube ich, die letzte Episode. Junge, leck mich im Arsch. Da haben sie nochmal alles rausgeholt. Schweinebrutal, ging dem mega an die Nieren. Der ein oder andere Hauptcharakter stirbt selbstverständlich. Boah, also großartig, wirklich. Ich kann absolut verstehen, dass man diese ganzen Telltale-Dinger nicht so abfeiert. Ich feiere sie auch nicht ab. Für mich ist Walking Dead Season 1 und The Wolf Among Us. Bist du noch da? Ja, ja, ich bin da. Diese beiden Adventures, Point-and-Click-Adventures, wenn du so willst. Nee, heißen die Click-and-Point oder Point-and-Click? Point. Scare Jump. Scare Jump. Videospiele. Finde ich großartig. Gehören zu meinen All-Time-Favorites, diese beiden Staffeln. Und Game of Thrones Season 1 kommt direkt auf Platz 3. Finde ich großartig. Ich habe jetzt die Tales from the Borderlands nur Episode 1 gespielt. Fand ich auch sehr, sehr geil. Aber ich konnte mich noch nicht dazu durchringen, die anderen 4 Episoden zu holen. Oder ich glaube, es gibt ja noch nicht alle, ne? Ich glaube, die läuft da noch. Da fragst du den Falschen. Da du hast doch auch gezockt, gibt es doch ja nicht. Ich habe doch nur die erste Episode gespielt. Ich habe mir das dann nicht gekauft. Ich habe die erste Episode gespielt, fand super, ja. Aber aus Zeitgründen aus bin ich Zeit. Nicht aus Gründen. Eingestiegen. Aus Gründen. Da kann man großartig nichts zu sagen. Es ist more of the same. Die Grafik ist irgendwie nicht mehr ganz so state of the art. Und ich finde, da muss Telltale unbedingt mal irgendwie was Neues nachballern. Spätestens wenn The Wolf Among Us die zweite Staffel bekommt, die ja wohl bestätigt sein soll. Auch Game of Thrones bekommt eine zweite Staffel, das ist auch schon bestätigt. Da möchte ich bitte eine bessere Grafik. Vor allen Dingen hatte Game of Thrones auch so ein wie heißen diese Fensterscheiben in Kirchen? Wie heißen die denn? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß auch, dass sie einen Namen haben und kommen nicht drauf. Wenn du da durchguckst, dann ist das ja hinterher so ein bisschen verschwommen, nicht, sondern egal, keine Ahnung. Guckt euch Videos an, dann wisst ihr, was ich meine. Das Spiel hat so einen komischen Filter drauf, den kann man aber abschalten. Aber wenn man das macht, dann sieht es irgendwie noch ein bisschen schlechter aus. Es kaschiert ganz gut die grafischen Schwächen, die das Spiel hat. Aber nichtsdestotrotz, spielerisch ist das natürlich wieder eher nichts. Wie Life is Strange, habe ich auch Episode. Ja, aber es bringt dir doch reichlich Spaß. Also es bringt mir reichlich Spaß, absolut. Und die paar Quicktime-Sequenzen, die es gab, das ist halt ein Telltale-Spiel. Und das ist halt einfach eine Story, die dir ziemlich geil erzählt wird. Und ich fand es toll, großartig. Also ich habe ja auch Bock gehabt auf das Spiel, aber ich habe dir das, glaube ich, schon mal gesagt, es wird davor gewarnt, das Spiel zu spielen, bevor man nicht die Fernsehserie Staffel gesehen 2 und 3, das ja, genau. Solltest du nicht spielen, ja. Und ich möchte das auf jeden Fall noch angucken. Ich habe es bis jetzt nicht geschafft, aber also ich bin da heiß drauf auf Games of Thrones, und aber habe einfach momentan, ich glaube bei Sky gibt es das auch nur bei, wie heißt das jetzt, Sky Go oder wie auch immer der Scheiß jetzt heißt. Und bei Anytime oder On Demand, wie das jetzt heißt, da kann man die alten Folgen nur gucken, wenn man so ein Zusatzabo hat. Genau, diese Box-Kategorie, ne? Was kostet das eigentlich, wenn man so ein Zusatzabo möchte und alle alten Sachen gucken möchte? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Wir haben uns jetzt aber alle Staffeln bestellt. Ja. Also wollte ich so nochmal sagen. Oder? Hä? Habt ihr es nicht schon gesehen? Ich ja. Ich habe die fünfte Staffel habe ich noch nicht gesehen. Das war die Umzugszeit, da hatte ich irgendwie andere Sachen zu tun, aber Lilly guckt jetzt gerade Game of Thrones wie eine Bekloppte. Dieses kleine, zierliche 56 Kilo Zwergenwesen guckt sich hier übelst Game of Thrones Geficke und abgeschlacht an. Finde ich ganz witzig. Stell dir vor, wie sie vom Drachen vergewaltigt wird. Ja. Schön. Christa, weißt du, was du nachher tun musst? Einfach mal drüber bügeln. Ja, absolut. Aber irgendwas wollte ich noch sagen. Verdammt. Spiel zwischen... Ach so, genau. Für alle, die sich mal dachten, englische Vertonung sowieso, es gibt keine deutsche Sprachausgabe, aber es gab bis jetzt die sechste Staffel rausgekommen, es gab auch keine deutschen Texte. Ah, okay. Mhm. Weißt du? Mhm. Für alle, die denken, auch nur deutsche, englische du Texte. Du meinst die deutschen Texte, wenn du dann Entscheidungen treffen musst? Immer, wenn sie was erzählen, dann hast du ja auch Untertitel. Achso, die mache ich immer weg. Ich hasse Untertitel bei Spielen. Nein, also ja, okay, schön, aber bei zum Beispiel Serien wie The Wire und auch hier bei Game of Thrones habe ich immer Untertitel an, weil da hast du halt diesen Hardcore-Dialekt teilweise, diesen ultra-britischen Dialekt, und da verstehe ich leider nicht alles. Ich bin ja so multilingual, dass Ach so. Ich damit überhaupt keine Probleme ja, habe. Ja, da kann ich natürlich nicht mitreden, das ist natürlich völlig richtig. Deswegen bin ich ein Verfechter davon, bei Game of Thrones, dem Videospiel, die Untertitel einzublenden, um mitzulesen, was die Herrschaften denn erzählen. Das kann man jetzt sogar auf Deutsch machen. Ich habe aber die letzte Episode auch irgendwie auf Englisch gespielt. Ich habe alle sechs Episoden auf Englisch gespielt mit englischen Untertitel. Habe dann im Internet gelesen, dass man es auf Deutsch stellen kann. Aber ja gut, da war jetzt auch der Drops gelutscht. Ja, Game of Thrones fand ich super. Wenn du mal soweit bist, musst du es dir unbedingt tun. Das erste Spiel übrigens, wo ich mir jemals zu Beginn ich habe die erste Episode gespielt und habe mir dann schon gedacht, oh, das ist so geil, das macht mir so einen Bock, holst du dir den Season Pass? Oh ja, das ist ein Indiz für wirklich ein gutes Spiel. Also bevor ich mir einen Season Pass hole, muss einiges passieren. Habe ich einmal gemacht. Ich kann gar nicht sagen, für welches Spiel. Nee, echt nicht? Nee, also ich weiß es natürlich noch, aber schäme mich dafür. Nee, dann sag mal. Es war irgendein WWE-Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein 2K war oder ob es ein hier SmackDown vs. Raw Ding war. Da habe ich mir mal komplett all, also gab es ja so einen Season Pass und dann nochmal sowas irgendwie. Ja. Und das habe ich mir alles geholt, das Spiel sofort bei Release, habe ich bestimmt 100 Euro liegen lassen für den Rotz. Boah, leck mich im Arsch. Ja, aber hab's dann auch exzessiv gespielt und Stories erstellt aus, und so. Aus Trotz. Aus auch, Trotz. Ja, auch, ja. Ja, ich esse jetzt übrigens eine kleine Rittersport, die habe ich mir nämlich verdient. Gut, dann sag ich, was mein Platz 7 geworden ist. Und ja. Dieser Platz oder dieses Spiel wäre... Den widmest du wem? Das hört sich jetzt so an. Dieses Spiel wäre wahrscheinlich vor 2 Wochen noch weiter oben gelandet. Jetzt habe ich es durchgespielt und deswegen landet es nur auf Platz 7. Batman. Nee, auf Platz 7 landet Until Dawn. Das ist jetzt schwierig, genau darauf einzugehen, warum ich es abwerte, weil es wäre ein Spoiler und Spoiler sind bei diesem Spiel fatal. Ich sag's mal so. Spoilers bitte nicht, ich will's mir auch noch holen. Nee, ich spoiler gar nichts. Ich achte wirklich penibel drauf. Die ersten 2 Drittel des Spiels, die machen richtig Spaß und du hast wirklich ständig Bock, das Spiel von vorne zu starten und zu gucken, ob sich oder wie sich diverse Entscheidungen, wenn du die anders fällen würdest, auf das Spiel auswirken. Ja. Das funktioniert hervorragend, jedenfalls bei mir, auch bei Melli. Ich habe es ja mit meiner Frau zusammengespielt. Mhm. Und dann zum Ende hin wird's dann oder nimmt es eine Richtung an, die mir nicht so gut gefällt. Ja. Das kann sein, dass das manchen richtig viel Spaß macht und dass es auch manchen gefällt. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber wie gesagt, ich muss aufpassen, dass ich nicht so viel spoiler. Ja. Mir hat es dann nicht so gut gefallen und ich habe auch das Gefühl, dass man dann enorm Zeit schinden will, um irgendwie da 10-11 Stunden rauszupressen. Okay, der Bibliothek-Effekt, ja. Ja, das Hättest du den Bibliothek-Effekt? Na, ich gehe davon aus, dass man halt da rumlatscht dann ewig. Der Bibliothek-Effekt, der hat sich, der basiert aus Halo 1. Im Prinzip hatte man schon alles durch, aber dann gab es so ziemlich am Ende, nicht ganz am Ende, so ziemlich am Ende, ein Bibliothekenlevel. Und da musstest du mindestens 3 oder 4 Mal komplett diese komplette Bibliothek vor- und zurücklaufen. Da haben sie so viel Zeit geschindet und das ging gar nicht. Ja, so ähnlich ist es da auch. Du musst dann plötzlich nochmal durch so einen Höhlengang und da nochmal durch einen Höhlengang und da nochmal über irgendeinen so verschneiten Pfad, wo du dir so denkst, oh Alter, das haben wir jetzt alles 100 Mal durch, ja, kommt ja, jetzt ja, hier ja. mal zum Punkt. Mhm. Ja, aber es ist ein gutes Spiel. Es macht natürlich, glaube ich, mehr Spaß, wenn man das in der Gruppe spielt oder mindestens zu zweit. Mhm. Also die ersten 2 Drittel kann ich mir auch gut alleine vorstellen. Aber im letzten Drittel haben wir dann viel darüber geredet, was uns jetzt gefällt und was uns nicht so gefällt. Deswegen, ich behaupte mal, dass ich das Spiel wahrscheinlich weggelegt hätte dann so kurz vor Ende. Ganz ehrlich. Tatsächlich, also, ja. Jetzt nicht, ist nicht richtig scheiße oder irgendwas, aber ich hätte andere Titel vorgezogen. Also ich hätte es durchgespielt irgendwann, aber wenn man es zu zweit spielt, hat das dann halt einfach nochmal einen anderen Faktor, dass man sagt, komm, wir setzen uns wieder hin, Gläschen Wein, spielen wir weiter. Sollte ich das auch mit Lilly spielen? Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Also das ist ein wirklich schönes Spiel zum zu zweit zocken. Doch, absolut. Es lebt natürlich von den Jumpscares und die sind toll und es funktioniert hervorragend und man erschrickt sich wirklich relativ häufig und auch sehr, sehr stark. Also es ist ein sehr, sehr, sehr unterhaltsames Spiel, größtenteils. Und ich glaube, dass das jetzt zum Ende hin nicht so meins war, liegt halt ja an meinem Geschmack. Könnt ihr mir schon vorstellen, dass andere das ganz gut waren. Achso, grafisch muss ich noch sagen. Grafisch mit eines der besten Spiele, die ich je auf der PS4 gesehen habe. Da also, kann man sehen, wie es besser geht. Ja. War ein PS3-Spiel und es war sogar ein Move-Spiel. Move-Spiel. Kennst du diese Move-Knödelchen? Nee. Dieses. Ach, diese, ja, das gab es mal eine Zeit lang mit diesen blauen Lichtern und roten Lichtern. Genau, mit den Bällchen ja. Stimmt. Nee, also. Solltest du mal, Für 20 Euro auf jeden Fall kaufen. Und wie waren die, wie sind diese Therapiesitzungen eingestreut? Reißen die einen raus aus der Immersion oder sind die? Nee, die sind immer zwischen den Kapiteln praktisch. Also das sind 10 oder 9 Kapitel, das weiß ich nicht mehr so genau. Und immer zwischendrin gibt's so eine Therapiesitzung, die dann auch, umso länger die Story läuft, umso unnötiger sind sie. Am Anfang finde ich die super und ich verstehe, was die sind tatsächlich unnötig, ja? Nicht größtenteils, aber gegen Ende hin finde ich sie dann nicht mehr so super. Da wollen sie dann Warte mal, ich muss überlegen, ob ich damit irgendwie zu viel verrate. Nee, eigentlich nicht. Die wollen dich dann so ein bisschen verwirren und in dich, also praktisch in dir so ein Hä-Effekt auslösen. Weißt du, dass du halt so irgendwie gar nicht mehr peilst, was los ist. Aber das ist dann für mich jedenfalls und auch für Melli zu durchsichtig gewesen und ja, okay. War dann immer so die Pinkelpause und ja, meistens haben wir dann auch das Spiel beendet und am nächsten Tag fortgesetzt. Also ja. Ja. Aber der Therapeut war ja Peter Stormare, ne? Das weiß ich, ich kenne den Namen überhaupt nicht. Einer meiner Lieblingsschauspieler. Kennst du den 96er Fargo? Ich finde das doof, dass man jetzt schon sagen muss, hier 96er Fargo. Ja, da der eine von den beiden Doofen. Ah, okay. Das ist der Therapeut. Ah ja, also das war toll gespielt, auf jeden Fall. Und das muss man vielleicht auch sagen. Die Charaktere haben, also die Schauspieler, die diese Typen da verkörpert haben, haben das hervorragend hinbekommen, dass du manche Leute absolut hasst und andere irgendwie gut findest und Sympathie zu denen irgendwie empfindest. Also das haben sie toll gemacht. Also wenn das beabsichtigt war, man weiß ja nicht, dass da irgend so ein Schauspieler die Aufgabe hatte, jemanden ganz toll zu verkörpern und ich fand den total scheiße. Aber ja, ich hatte ganz oft so Momente, wo ich dachte, wenn irgendwie eine Möglichkeit besteht, dann bringe ich die Drecksau jetzt um. Also mit Hayden Panettiere, die ja am vergangenen Samstag noch den tollen Satz gesagt hat, he isn't the loser tonight, he is my hero. Ja, da merkt hat man... Hat sie zu ihrem Vitali gesagt. Den Geist. Oder Vladimir, ich weiß mal nicht, wie die heißen. Dieter heißt der jetzt, der hat sie umtaucht. Dieter Klitschko. Aber Hayden Panettiere, man sieht sie das ein oder andere Mal mit einem Handtuch leicht bedeckt, aber sie gehen nicht ins Ganze, sie... Natürlich nicht. Trauen sich nicht, das Ding runterzuruppen, ne? Natürlich nicht. Wie immer, wenn man ein PlayStation-Spiel oder überhaupt irgendein Spiel spielt, da. Außer bei The Witcher haben sie offensichtlich da immer so ein bisschen Angst. Ich glaube, bei Scream 4 hat man sie mal relativ nackt gesehen. Also für alle, die jetzt nochmal googeln wollen, wer Hayden Panettiere ist, dann googelt mal Scream 4 Bilder Hayden Panettiere. Mein Platz 7, Ricky. Ja? Jetzt bitte halte ich fest. Ich atme mal ganz tief durch. WWE 2K15. Fast. FIFA 16. Oh. Ja. Ich muss zu allen 10 Spielen sagen, ich habe... Bei mir auf Platz 18 schiebe ich mal nur so mit ein. Ich habe alle Spiele wahrscheinlich, oder ich hätte alle Spiele, alle diese 10 Spiele, bis auf Game of Thrones, habe ich halt durch. Und kann ich nicht sagen. Hätte ich alle definitiv mehr gespielt und intensiver gespielt, wenn ich nicht so eine aktuelle Lebensweise hätte. Ich zock so wenig. Die letzten 14 Tage habe ich nur noch sonntags gespielt. Einmal die Woche. Ja, wo kommen wir denn dahin? Das geht so nicht weiter. Das prangere ich auch an und ich finde, da müssen noch Köpfe hier in der Beziehung rollen. FIFA 16, was soll man denn noch großartig dazu sagen? Dir brauche ich gar nichts erzählen. Den Hörern ist wahrscheinlich auch nichts. Jeden Tag eine halbe bis eine Stunde FIFA spiele ich. Dann geht's euch gut, liebe Freunde. Also ja. ich find's toll, ist ein tolles Spiel, aber es gibt halt viele Dinge, die mir nicht so gut gefallen an FIFA, deswegen hat es für mich nicht in die Top 10 gereicht. Ich bin überrascht, dass es bei dir nicht in den Top 10 ist. Nee, obwohl ich natürlich da auch so eine Schablone anlegen könnte wie bei Drive Club und sagen könnte, hier spielst du es relativ oft und so. Aber es frustriert mich immer noch, regelmäßig, mich hat das tierisch genervt, dass man am Anfang oder wahrscheinlich immer noch das Problem hat, gegeneinander zu spielen und sich dann da ein- und auslocken muss und so ein Scheiß, sowas finde ich fürchterlich. Ja. Affig. Jetzt Affig. Bei meiner Karriere habe ich immer wieder dieses Problem, dass du, wenn du praktisch die nächste Stufe anklickst hier beim Schwierigkeitsgrad, dass das zu schwierig oder zu leicht ist. Also ich spiele jetzt aktuell nicht auf Weltklasse, sondern auf Profi. Wenn ich auf Weltklasse stelle, habe ich mit Fortuna Düsseldorf, da sehe ich keine Sonne. Das muss ein Bug sein. Na, ich denke mir halt, das könnte man vielleicht ein bisschen besser ausbalancieren, dass man vielleicht dann noch eine Zwischenstufe schaltet oder so. Gleichzeitig finde ich die Zwischenstufe. Schalten Sie die Zwischenstufe. Ja, aber ich finde auch die KI bei Profi so dämlich so oft. Also, dass ich dann manchmal gar keinen Bock mehr habe, auf Profi zu spielen und auf Weltklasse finde ich sie dann wieder in die andere Richtung dämlich, dass die halt so absurde Situationen da meistern, dass mir das dann wieder keinen Spaß macht. Und das ist dann, ich hasse das, wenn mich Spiele frustrieren. Das sollten sie niemals. Ja, und das ist bei FIFA häufig der Fall. Und natürlich kann ich auf Profi spielen und dann gewinnst du halt in der Regel die Spiele, außer jetzt gegen die absoluten Top-Mannschaften mit so einer Mannschaft wie Fortuna Düsseldorf. Aber das macht halt dann auch keinen Spaß. Ich möchte irgendwie so eine, das war schon immer mein Problem, dass die Stufe oder dass das du bist einfach ein Weltengänger. Du wandelst zwischen den zwei Welten. Profi und Weltklasse. So laufe ich auch durchs Leben. Ja, absolut. Absolut. Du findest einfach nicht dein Zuhause. Du bist ein unruhiges Wesen. Du wandelst zwischen den zwei Welten. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin ein Weltenbummler. Ein Weltenbummler. Aber was soll man noch großartig zu FIFA 16 sagen? Es ist definitiv kein schlechtes Spiel. Es sieht irgendwie ein bisschen kacke aus inzwischen, oder? Ja, auch es ist ein bisschen veraltet so grafisch. Da muss vor allem, wenn man sich da PES gegen anguckt, die auch dann und wann grafische Schwächen morgen haben. Free-to-Play-Version kommt. Ja gut. Wie mit 7 Mannschaften, hast du gesehen? Ja. Es ist und welche Mannschaft ist dabei? Bayern München. Super Bayern, Super Bayern. Hey, hey. Und Frankreich, glaube ich, und Brasilien, oder? Ich glaube Juve noch. Ja. Und noch ein geheimes Team. Gladbach wahrscheinlich. Nee, Gladbach nicht. Das kann gut sein, aber ich glaube nicht. Nee. War es auch nicht. Nee, ist ein schönes, also PES finde ich optisch auch irgendwie ein bisschen manchmal, sind beide nicht auf dem höchsten Stand, glaube ich, aber wenn ich mich entscheiden müsste, finde ich PES optisch ein bisschen ansprechender. Das war ja diese Woche auch, letzte Woche war das ja im Cyber Monday-Ding, ne? Mhm. Und da habe ich dir ja schon gesagt, Mensch, Ricky, lass uns da mal ein Äuglein drauf werfen, für 20 Euro sind wir dabei, ne? Ja. Und da waren wir beim Qualitätsessen. Wir waren beim Mongolen und haben All You Can Eat gemacht. Und dann habe ich meinem Winggirl gesagt, hier erinnere mich mal um 20 Uhr, dass ich aufs Handy gucke, dass ich mir da PES shoppe. Mhm. Und dann gucke ich da, was hat das gekostet? 35 Euro oder so, ne? Mehr als im normalen Sale, als der normale Preis im PSN oder sowas ist. Diese Cyber Monday Woche bei Amazon war für einen Arsch. Ich sehe gerade, Handball 2016 gibt es für 64 Euro. Es gibt echt Handball, das gibt's ja gar nicht. Es gibt echt Handball 2016. Da warte ich aber noch drauf. Warte ich bis 50 Euro kostet, dann schlage ich zu. Big Ben. Big Ben macht Spiele? Scheint so. 16 Rezensionen und 2,5 Sterne haben sie bislang. Und jetzt kommt das Angebot der Woche, Chris. Handball und F1 2015 zusammen für 110 Euro. Wer da nicht zuschlägt, ist selber schuld. Selber schuld, der ist selber schuld. Das holen wir uns aber nochmal irgendwann. Das holen wir uns. Da machen wir mal eine lange Handball nach. Ich meine Formel 1. Ja. Haken wir hier FIFA 16 von den Cyber Monday, die Cyber Monday Week, die sehr enttäuschend war. Da wollte ich eigentlich groß zuschlagen und hab irgendwie, ich hab Tearaway Unfolded geholt. Ich hab A Girl Walks Alone habe ich mir in so einer richtig geilen Edition geholt. Ansonsten, Lilly hat sich hier ein paar Staffeln Game of Thrones geholt. Ich habe mir, das war aber gar nicht im Sale, ich habe mir die 1001 besten Filme aller Zeiten geholt. Ein Riesenschmöker, da freue ich mich schon drauf. Ich habe mir nichts geholt. Ja. Dann mach mal deinen Platz 6. Mein Platz 6 ist Watch Dogs. Das war das Spiel, da habe ich dir im Vorfeld schon angekündigt, dass du da mit Sicherheit sagen wirst, nee, ist nicht meins. Ich habe mir Watch Dogs auch erst, Ende 2014 habe ich es mir geholt. Und dabei gab es dann auch schon für 15 Euro oder so. Und ich fand es wirklich zunächst schwierig. Ich habe so gedacht, oh Mann, das ist ja aber so eine ganz schlechte oder so ein ganz schlechter Abklatsch von GTA. Warst du voreingenommen? Es gab ja diese Downgrade-Diskussion. Brutal. Ich war so voreingenommen, weil... Kannst du das mal auf Schwäbisch sagen? Die sagen das immer so toll, brutal. Nee, kann ich nicht. Ich war so skeptisch, mir dieses Spiel zu holen, weil alle auf diesem Spiel rumgeritten haben und dass es nicht so gut ist. Und weil es eben so billig war, habe ich mir gedacht, hole ich es mir. Und das war so kann man sagen, noch so 5-6 Spielstunden. Da hat es mich gehabt und nach 10 Spielstunden war es wirklich ein Spiel, nach Hause kommen, anschalten und nicht mehr ausmachen. Und auch das ist mir relativ leicht gefallen, das Spiel durchzuspielen. Also nicht jetzt von der Schwierigkeit her, sondern einfach so von der Motivation. Und mir hat das richtig gut gefallen und ich freue mich auch auf die zweite Staffel, hätte ich fast gesagt, aber auf den zweiten Teil. Ich habe da Bock drauf. Ich weiß, dass da, glaube ich, viele einfach insgesamt enttäuscht waren, weil die Erwartungen so hoch waren an dieses Spiel. Dann ist es grafisch nicht so gut, dann ist die Story jetzt auch nicht unbedingt so geil, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es spielt sich gut. Also ich habe wirklich Bock gehabt, dieses Spiel immer wieder zu spielen. Ich habe danach sogar noch den Multiplayer mehrere Stunden gespielt. Das haben, glaube ich, die wenigsten gemacht. Und ich war echt begeistert von dem Spiel. Ich fand das dann auch stellenweise, ich habe das ja auch gespielt, zu verkropft und verquer, wenn du da irgendwie verfolgt wurdest von 8 Kopfmobilen und dann musstest du da irgendwie die welche Poller aus dem Boden bollern, ja, stimmt, und die, ja, Ampeln und so. Das war mega kompliziert. Das Hast du es durchgespielt? Ich habe es durchgespielt, ja. Boah, das Bekloppteste war ja, dass du bei Verfolgungen einfach immer nur zum Fluss musstest und dich dann in ein Boot gesetzt hast und bist dann weggeschippert. Da ist immer niemand hinterhergekommen. Außer wenn es mal Helikopter gab, aber die gab es nicht so oft. Also es gab natürlich da auch wieder vieles, was man hätte besser machen können. Das ist mir schon klar. Aber hier geht's ja wieder wirklich nur darum, wie sehr hat mir dieses Spiel gefallen. Und ich habe da wirklich nächtelang dran gesessen und hab's toll gefunden und war total motiviert, das Spiel durchzuspielen, wirklich bis zur letzten Sekunde. Außer ganz zum Schluss, also das Ende des Spiels, das ging mir so ein bisschen auf den Sack, weil es da aus meiner Sicht zu kompliziert wurde, so mit, da fällt jetzt hier dein Monitor aus und du weißt nicht, wo du hinfahren musst aber an irgendeine... Hast du den DLC noch geholt mit diesem dicken Burschen da? Nee. Musst an irgendeine Stelle fahren, um irgendwelche Bullen auszuschalten, aber ja, ist halt ein Open-World-Spiel und es ist relativ schwierig, dann diese Bullen zu finden auf dieser Chicago-Map, weil, ja, du siehst halt nicht, wo sie sind und du sollst sie halt irgendwie finden. Es war relativ kompliziert dann. Aber ja, bis auf dieses Ende fand ich es super. Ja, mein Platz. War ja eher ein Spiel von 2014, ne? Ja, haben wir ja gesagt. Haben wir gesagt, genau. So, Platz 6, ne? 6. Immer noch. Gut, da habe ich ein Spiel, was du schon erwähnt hattest. Ich habe es gespielt und hatte sehr viel Spaß, fand es relativ schwer, stellenweise, dann aber auch gar nicht mal so schwer. Wolfenstein The Old Blood. Ja. Ach so, The Old Blood. Ja. Ah, okay, ja, das muss man ja noch spielen. Das Spiel für den schmalen Taler, das Standalone-Add-on-Gedöns. Grafisch kein Fortschritt, oder? Nein, grafisch kein Fortschritt. Ein bisschen. Okay. Aber nicht so Weltklasse. Spielt ja vor The New Order. Spielt in der Castle Wolfenstein und ist großartig. Ich fand es so schön. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dem einen oder anderen zu viel Sneaking ist, dass man da zu viel schleichen muss und so. Fand ich jetzt nicht. Mir hat Spaß gemacht, großartig. Gunplay ist super, Grafik ist völlig okay. Geld? Ich hab's, glaube ich, für du hast es geschenkt bekommen von Lilly. Ich hab's geschenkt bekommen, genau. Ja. Ha! Noch viel besser. Woher weißt du das? Weil du das damals erzählt hast. Du hast ein Bild gemacht und hast gesagt, die beste Frau der Welt. Und ist er auch. Ist er auch. Hat sie dir das Spiel hingelegt. Ist er auch. Einfach so, ohne Grund. Schön. Lagst zu Hause. Das ist ja ein unfassbarer Typ, du. Was ich alles weiß. Ja. Du bist besser informiert als ich. Ja. Beziehungslexikon bin ich. Ich merke mir alles, was ihr da in eurer Beziehung so macht. Gibt es noch irgendwas Besorgniserregendes? Ja, das hole ich erst raus, wenn wir darüber dann sprechen. Ach so. Nein, Wolfenstein, The Old Blood, fand ich wirklich toll. Was Machine Games da, das sind, glaube ich, Schweden, was sie da fabrizieren, ist sowieso echt super. Es ist mega, mega Qualität, was sie rausballern. Und du bekommst echt ordentlich Spiel fürs Geld. Auch das Ding geht, glaube ich, wieder um die 8 Stunden. Ey, für ein 20? Echt? Das ist echt gut, ja. Ja, für ein 20 ohne Scheiße zuschlagen. Wer The New Order nicht gespielt hat, egal. So Blatt funktioniert auch ohne das. Ich find's großartig, ich find's toll. Hat keinen Multiplayer, hatte, glaube ich, The New Order auch nicht, ne? Nee. War nur Story. Ja, finde ich auch gut. Da gibt's ja dann, oder was heißt, ja doch, es kommt ja auf jeden Fall ein zweiter Teil von The New Order. Die sind ja schon am Machen. Die Alte hat das ja platzen lassen, die Bombe. Genau, ich freue mich drauf. Bitteschön. Absolut, ja. Und die scheinen sich ja auch Zeit zu nehmen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, nicht vor 2018? Ja, wäre schön, wenn sich endlich mal jemand Zeit nimmt und ein relativ fertiges Spiel rausbringt. Ja. Und ich hoffe, sie überdrehen die Investorenspanne nicht so. Denn das war auch damals das Problem bei Uncharted 3, dass sie dann Multiplayer eingebaut haben. Das ist halt totaler Quatsch. Willst du eigentlich nicht? Wobei ich mich sehr auf die morgen startende Beta freue. Ich freue mich sehr auf die morgen startende Beta. Ich bin ja dabei. Ich bin ja dabei bei der Beta. Ich bin, I'm the chosen one. Da freut er sich wieder. Ja. Mensch, wenn es da noch Achievements gäbe, oder? Das wär's dann für dich. Trophäensammler. 862 habe ich jetzt. Mensch, Chris, das, aber du zählst ja nicht, wa? Ja, und ich hoffe, sie machen da nicht irgendwie so Multiplayer-Kram oder sowas rein, wenn ich möchte das nicht. Ich möchte einfach einen Singleplayer, ich möchte so New Order 2 wieder 12, 13 Stunden zocken und Spaß haben und auch schön gefordert werden. Ich freue mich sehr. Mir ist es auch völlig egal, ob es das Regime oder die Nazis sind. Ja. Mir kackegal. Ja, ist mir auch scheißegal. Es ist natürlich in einer gewissen Art und Weise lächerlich, dass man sich da so anstellt, aber es ist mir völlig wurscht. Also das Spiel wird nicht dadurch schlechter, dass man keine Hakenkreuze sieht. Ich verstehe auch gar nicht, warum man nicht einfach Nazis sagt und die Hakenkreuze rausnimmt. Ja. Sei es drum. Also es ist wirklich sowas, da darf man sich auch überhaupt nicht drüber aufregen, weil es ist, ja, bringt nichts. Ja. Freust du dich auch schon auf Uncharted 4? Ist ja auch ein, das ist das Spiel, auf das ich mich am meisten freue, 2016. Ich werde es wahrscheinlich erst 2017 spielen. Soll ich dir sagen, worauf ich mich 2016 am meisten freue? Das ist die Definitive Edition von Star Wars Battlefront. Was ist denn jetzt los? Nichts. Jagst du gerade den Kater? Nee, Maddie ist hier gerade reingetänzelt. Reingetänzelt? Ja. Das hat man aber gehört. Schön. Nein, Uncharted 4 auch eines der großen Dinger für 2016, da freue ich mich hier so dermaßen drauf. Und auch der Multiplayer. Ich bin nicht so der Third-Person-Multiplayer-Fan. Ich fand Socom. Wie ist das Socom? Damals auf der PlayStation 2, mein erstes Konsolen-Multiplayer-Spiel. Fand ich auch schon irgendwie damals nicht so ganz geil, aber ich freue mich auf die Beta. Platz 5, Ricky? Platz 5 ist bei mir wieder ein Spiel, das dir, glaube ich, nicht so zugesagt hat. Mittelerde, Mordor Schatten. Ist bei mir auf Platz 5 gelandet. Hast du ja exzessiv gezockt, ne? Ja, extrem viel gespielt und irgendwie, also es ist diese Prozentanzeige ist nur geringfügig angestiegen. Natürlich. Es ist ein unglaublich riesiges Spiel. Ich finde es aber mal ganz nüchtern betrachtet großartig. Auch dieses Hochleveln deiner Gegner. Die Idee finde ich super, dass du dich praktisch immer zweimal im Leben siehst, sozusagen. Also man muss es vielleicht kurz erklären, wenn dich ein Ork schlägt, was halt immer mal passieren kann, du bist da mitten in der Schlacht und deine Gesundheitsanzeige ist schon so weit unten, dass noch ein Pfeil fehlt. Und wenn das halt irgendein random Ork ist, der dich da erledigt, steigt der im Rang. Und es kann halt sein, dass dieser Ork so hoch steigt, dass er nachher einer der Oberorks ist, sage ich jetzt mal. Und du dann wiederum gegen den kämpfen musst, er sich aber auch an dich erinnern kann und so. Und also diese Idee finde ich schon mal richtig geil. Das Spiel hat, wenn es überhaupt Schwächen hat, dann glaube ich da so ein bisschen die Schwäche, dass, also ich finde es scheiße bei diesem Open-World-Spiel, dass wenn du jetzt zum Beispiel durch die Welt läufst und irgend so eine Gruppe Orks auslöscht, die sich da irgendwo niedergelassen haben an irgendeiner Ruine. Ja, und du latscht 3 Minuten später da wieder lang, dass die dann genau dieselben Typen wieder da stehen, das geht mir richtig auf die Nüsse. Das finde ich, das geht so irgendwie nicht. Also wenn ich da mal gewüstet habe, muss das Ding auch geklärt sein, sage ich jetzt mal, und dann darf da kein anderer Ork mehr rumhüppeln. Das, oder wenn, dann müssen es andere sein, so muss man es vielleicht sagen, und nicht dieselben, die du kurz davor erledigt hast, die auch noch dieselben Sprachsalven loslassen, wie die du vor 5 Minuten eben da platt gemacht hast. Ansonsten, ich find's grafisch toll, ich find's vom Gameplay her super. Es ist dann und wann für mich ein bisschen komplex gewesen, da musste ich dann echt so ein bisschen rumprobieren, aber es war einfach noch ein Tick geiler als Watch Dogs, so ich muss das Spiel unbedingt spielen. Das war wirklich dann schon so, dass ich unter der Woche bis 12:30 gezockt habe. Du bist dann, das ist dann für mich richtig lang. Oh, du hast ja gar nichts an. Das ist ja auch schön. Aha. Oh, rasierst du dich jetzt? Wenigstens am Mund. Also, okay. Ich rasiere mich am Po. Schön. Bitte was? Nix, kann man nicht wiederholen. Insgesamt ein hervorragendes Spiel aus meiner Sicht, das ein Tick zu groß geraten ist für mich. Aber auch dieses Spiel in der Game of the Year Edition kriegst du, glaube ich, auch schon für 25 Euro. Kann man maximal, definitiv mal machen. Ja, also mir hat es richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich bin einfach an der Größe des Spiels gescheitert. Das war der Grund, warum ich es nicht durchgespielt habe. Ich habe es, glaube ich. Das musst du dir aber zugute halten, dass 65%. Du an der Größe des Spiels gescheitert bist, denn das bedeutet, dass du nicht so eine verlorene Seele bist. Ja, scheint so. Auf 100% so Komplettisten nennt man die, glaube ich, so. Das ja, nee, das ging für mich dann nicht mehr. Irgendwann habe ich gesagt, okay, alles klar, ich habe auch die Story nicht komplett durch. es war dann einfach zu viel und dann gab es, glaube ich, auch das ein oder andere Spiel, das mich dann nach so vielen Wochen doch mehr angezeckt hat. Ja. Ionen. Mhm. Fünf. Platz fünf. Da wirst du später, ich befürchte es noch, ausschweifend drüber sinnieren. Bei mir auf Platz 5, Batman Arkham Knight. Ich habe es auf der PS4 gespielt und bin nicht einer der glücklichen Leute, die sich das für 50 Euro auf dem PC geholt haben und bis heute auf eine Entschädigung warten, eine adäquate. Ich fand das Spiel sah optisch, trotz der alten Unreal Engine 3, die wir irgendwie bis zur Unkenntlichkeit aufgebohrt haben, super gut. Stellenweise die Lichteffekte habe ich so noch nie erlebt. Das war so brillant, super gut. Das Kampfsystem ist altbewährt, gab es schon in den ersten drei Arkham Knight Spielen oder Arkham Spielen, super geil. Ich habe die Story wirklich durchgesuchtet. Ich fand das Batmobil schwammig natürlich, wie alle es fanden. So die Steuerung ist echt eher kacke als geil, aber es hat mich, ich habe es dann in dem Spiel irgendwie verziehen, hab viel in diesem Hoover-Modus dann mit dem Batmobil irgendwie mich um die Kurven geschnörkelt, gezirkelt und so. Hat alles ganz gut funktioniert, aber die Story fand ich super gut, auch wenn man Spoiler-Alert, gefühlt nach 5 Minuten wusste, dass der Arkham Knight der alte Robin ist. Also, wer das nicht auf dem Schirm kriegt, irgendwie nach irgendwie den ersten zwei Stunden. Ich hab's nicht nach 2 Stunden gewusst. Wahrscheinlich, weil du nicht wusstest, dass es alte Robins gab. Na, ich kenne natürlich Robin und der ist ja dann auch schon mal aufgetaucht in der Story. Ja, aber das ist ja der Robin, der da jetzt ist ja nicht der Robin. Ach so. Ja, das ist nicht Robin. Der Arkham Knight ist Robin. Der Robin, der da mit am Start ist, ist ein Nachfolger. Und ich glaube auch der Nightwing, der schwarz-blaue, ja, war auch mal ein Robin. Ah ja. Kannst du mal sehen. Habe ich wieder dazu gelernt. Kannst du mal sehen, was da alles los ist. Ja, wie fandest du den neuen Trailer von Batman Superman? Ja, ich habe den neuen, ich habe nur den Teaser gesehen bislang, den neuen Trailer habe ich noch nicht gesehen. Ach so, oh, den musst du gucken. Ich bin so voreingenommen, weil es Ben Affleck ist. Ben Affleck, ja. Ja, geht für mich einfach nicht. Batman und Ben Affleck passen nicht zusammen. Das ist wie, weiß ich nicht, wenn, muss ich mal sehr absurd werden, das ist im Endeffekt wie wenn Alexander Zorniger Trainer des Jahres werden würde für mich. Also das geht, passt einfach nicht zusammen. Trainer des Jahres ist er für mich. Ja, in einer gewissen Kategorie ist er das, aber nicht in der man es gerne wäre. Nee, also ich finde auch Jesse Eisenberg doof als Lex Luthor. Ja, ich kenne die Namen jetzt. Also ich weiß, wer Lex Luthor ist. Ich kenne nur diesen Jesse Eisenberg. Das ist der den Drucker entwickelt hat damals. Ja, den kenne ich auch nicht, der den Drucker entworfen hat. Siehst du? Kennst du nicht Lex? Ach, sehr witzig. Ich habe heute, jetzt wo wir gerade über intelligente Menschen reden, ich habe heute halbe Stunde einen Podcast über 100 Jahre Relativitätstheorie gehört. Das ist schön. Du, der Albert Einstein, ne? Ich sage dir, das war ein Freak. Alle Audioschnipsel, die ich von ihm da in diesem Podcast gehört habe, haben mich eins gelehrt. Oh, the fucking freak. Und ein schlechter Schüler. Schlechter Schüler und ein Freak. Zu Recht ist aus dem nichts geworden. Das kann man wirklich mal sagen. Batman Arkham Knight, nochmal da. Also ich fand die Story wirklich phänomenal. Ich habe das durchgesuchtet, habe aber dann mich nicht ablenken lassen. Ich habe nicht viel von diesen Firefly-Geschichten gemacht, von diesen Bomben, die irgendwo verbuddelt wurden, die man dann verteidigen musste, irgendwelche Türme einnehmen und so, das war mir alles viel zu viel. Und ich denke mir, oh nein, nervt mich nicht, diese ganze Riddler-Rätsel. Oh, ich habe mich dann selbst in Arkham City gesehen, im Regen, wie ich da als kleiner Mensch stehe und um mich herum diese ganzen Symbole sind auf der Karte, weißt du, was ich meine? Und ich denke mir nur, nein, ich will das alles nicht, nehmt mich an die Hand und gebt mir die Story, die ziemlich geil ist, die auch irgendwie 8 Stunden geht oder 9 oder 10, keine Ahnung, gut lang, hat mir völlig gereicht, super gutes Spiel, lass den ganzen Scheiß daneben weg. Die alles Story Scheiße. War aus meiner Sicht die zweitbeste Story, die ich je auf einer Konsole gespielt habe. Das war die grundsätzlich. Beste? Die kommt später bei mir in den Top 5. FIFA, die Story? Die war, ja, kommt drauf an, was für eine Mannschaft du nimmst, glaube ich. Bei mir ist es immer ein Happy End. Ich kann ja mal sagen, Batman ist bei mir auf Platz 4, um das mal vorzugreifen. Ja, wir können ja dann direkt da übergehen. Mhm. Und wie du schon sagst, die Story ist das Faustpfand, das fand ich hervorragend. Ich habe 95% des Spiels geschafft. Du bist doch, also wirklich, jetzt zweifle ich wirklich an deiner Intelligenz. Und habe dann aber echt abgebrochen, weil es mir dann zu doof wurde, weil der Clou war dann, so, jetzt hast du alles geschafft, jetzt musst du aber hier noch irgendwas Verborgenes suchen, wo ich mir denke, okay, jetzt deck mir mal Arsch. Ich will aber ja einfach die 5% der jetzt auch noch voll gemacht. Die, nee, ich habe mir dann so gesagt, nee, ich habe jetzt hier den ganzen Rotz rauf und runter gespielt, alles vollgerammelt und jetzt kommt ihr mir, ich soll jetzt hier noch irgendeine Scheiße suchen und da noch irgendeine Scheiße. Nee, fick dich. Da will ich jetzt auf dem Endboss treffen, da knallen wir uns schön die Köpfe ein und dann muss ich dann 5-mal wieder anfangen, bis ich den besiegt habe und dann war's das. Nein, dann muss man das noch verkomplizieren. Zum Batmobil muss ich sagen, fand ich furchtbar, aber umso länger du das Spiel spielst, umso geiler wird dein Batmobil. Und ganz am Schluss, also so sag ich mal, ab 70%, die ich dann hatte, war das Auto steuerbar wie jedes normale Auto. Da habe ich mir gedacht, das hätte man eigentlich von Anfang an so machen können. Absolut. Auch wenn das natürlich dann dieses Ding ist, dass du da halt mit dem Batmobil auch dir Skills drauf schaffen musst, um zum Beispiel da in diesen Höhlen dann gegen diesen Arkham Knight, der mit seinem Bohrkopf da durch die Gegend fährt, irgendwie zurechtzukommen. Aber ja, nee, muss ich nicht unbedingt haben. Also das ist halt auch wieder so, wo ich Punkte abziehe. Ich habe Batman 8 Punkte gegeben. Aber das mit den Punkten, du bist ja völliger Nerd. Ja, nee, ich fand halt diesen Frustrationswert dann viel zu hoch, dass ich da mit dem Auto mich ständig rumplagen muss und eigentlich ganz gut zurechtkomme und dann, weiß ich nicht, knallst halt gegen eine Wand und du hängst bei einer Verfolgung dann wieder hinten dran oder so. Mhm. Das ging mir dann bei Batman leider Gottes auf den Sack. Aber insgesamt, alles, was du gesagt hast, unterschreibe ich, eines der besten Spiele, die ich jemals überhaupt gespielt habe. Wie gesagt, schön. Die Story fand ich herausragend und hat dazu geführt, dass ich jetzt mir überlege, nicht die dunklen Batmans, sondern die ganz normalen Batmans mir nochmal reinzuziehen als Film. Und das ist immer ein gutes Indiz, glaube ich, für ein Spiel, wenn du dann Lust hast, dich darüber hinaus auch noch, ich sag jetzt mal, zu informieren oder irgendwas zu konsumieren. Also ja, ich war einfach nur geplättet, vor allem von der Story. Die fand ich phänomenal. Wie gesagt, die zweitbeste, die ich jemals gespielt habe. Ja, was ist bei dir auf der 4? Auf der 4? Jetzt pass mal auf. Gebe ich dir einen Tipp, da könntest du auch drauf kommen. Auf der 4 sind bei mir gleich 3 Spiele. Na, Uncharted wahrscheinlich. Uncharted, The Nathan Drake Collection. Toll. Leider noch nicht gespielt von mir. Leider solltest du, musst du nachholen. Ehrlich? Vor allen Dingen, wenn du dann 2041 den vierten Teil nachholst. Unbedingt großartig. Da habe ich jetzt aber nochmal gemerkt, wie nicht so geil der erste Teil ist. Ja, das hast du ja schon mal hier gesagt. Dass der das habe ich hier schon mal gesagt. Hat. Ja, wann kam der? 2007 oder so, 2008. In dem Dreh habe ich dann auch für PS3 gespielt. Oh, war das repetitiv, die ganze Geschichte. Dann gehst du da durch den Dschungel, machst die erste Gegnerwelle weg und dann denkst du dir, ja gut, jetzt machst du erstmal wieder ein bisschen Klettern, ein bisschen Rätseln und so. Nee, dann kommt direkt die nächste Gegnerwelle. Dann drehst du dich um, musst wieder einen Weg zurück und dann kommen nochmal 2 Gegnerwellen. Ah, nicht so geil, echt nicht so geil. Aber ist für mich immer noch ein Meilenstein, damals für PS3-Verhältnisse. Tolles Spiel, mehr auch nicht, ist ein tolles Spiel. Dann Among Thieves. Oder wie ist der zweite Teil? Du musst es doch wissen. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, auf vollen Touren. War das nicht? ja, genau. Uncharted Diddy auf vollen Touren? Warte mal. Pack doch hier. Ah, der zweite. Ja, Among Thieves. Guck mal. Mein Hirn funktioniert dann und wann noch. Hat einen der, wenn nicht sogar, God of War 3 hat vielleicht noch einen geileren Beginn. Hat einen der geilsten Videospielbeginne ever. Among Thieves, der zweite Teil von Uncharted, da wachst du nämlich in so einem Zug auf, festgeschnallt und so, und dann dreht die Kamera und man merkt, dass du, dass das weil Abteil, in dem du sitzt, einer Klippe runterhängt. Weißt du, was ich meine? Das gibt's ja nicht. Das ist unfassbar, sag ich dir. Unglaublich. Und dann schnallst du dich los und dann fällt er erstmal runter, 5 Meter, schlägt sich 6-mal den Schädel auf und hängt dann unten an der Tür und muss sich dann wieder hochkreisen und so. Großartig, ich liebe diesen Beginn. Ich liebe den zweiten Teil, phänomenal. Genauso wie den dritten Teil. Da ist sehr, sehr an der Action-Schraube gedreht. Zwar nicht so gegnerwellenmäßig, sondern ist grundsätzlich viel Drive and Shoot und so und viel so ein Kram, aber. Ganz kurz, die Demo, ja, die man spielen konnte, war aus dem dritten Teil oder? Du hast ja die Demo auch gespielt. Zweite Teil. Der zweite Teil, okay. Ja, also die werden auch grafisch immer besser. Sowieso finde ich die Restauration, die neue Version hier von allen drei Teilen wirklich klasse. Was man bei dieser Master Chief Collection irgendwie versäumt hat, hat man hier irgendwie richtig gut gemacht. Du kannst hier natürlich nicht, oder du kannst hier irgendwie zum Beispiel bei Halo 2 in der Master Chief Collection nicht auf die alte Grafik schalten, ne, per Knopfdruck, was ich ein bisschen schade finde, aber ist okay. Aber sie haben die Texturen nochmal richtig schön knackerscharf gemacht. Sie haben so die Haare und sowas ganz neu modelliert. Das haben sie echt gut gemacht. Also super gut. Ricky, wirklich fantastisch. Und wer die Uncharted Nathan Drake Collection hat, der erhält sowieso Zugang zu A Thief's End, dem vierten Teil von Uncharted. Mein meist erwartetstes Spiel 2016, was ich nicht so gerne sage, denn es sagt jeder. Weißt du, kennst du das so? Ja, ich habe das in den Umfragen auf Twitter auch gesehen. Ja, jeder und so. Ja. Ja gut, aber es ist doch schön, wenn es ein Spiel gibt, das auf das sich alle freuen. Und ich kann mich auch an Jahr oder an das letzte Jahr erinnern, da wusste man gar nicht so richtig, auf was man sich freut. Also auf 2015. Ja, da habe ich mich immer auf Batman gefreut. Ja, siehst du, ich war erst im Nachhinein sozusagen von diesem Spiel überzeugt. Jetzt wird spannend. Jetzt kommen die Top 3. Oh. Jetzt geht's rund. Bei in der großen Historie von What's Up. Endlich. Sind das die prestigeträchtigen Plätze? Schon immer gewesen bei What's Up. Ja, absolut. Da schmücken sich ja heute noch Games mit. Ja, wäre das schön, wenn unser Platz 1 dann den Stempel aufs Cover kriegt. Was heißt, wäre das schön? Da gehe ich von aus, das mache ich selber. Da fahre ich morgen zum Mediamarkt nach Dorsten und klebe da was Up-Aufkleber drauf. Das kannst du aber wissen, du. Game of the Year Edition schreibe ich noch mit drauf. Pack eine Autogrammkarte von Retz mit rein. Von Retz? Natürlich. Schön. So, meine 3 ist GTA 5. Ah! GTA 5 ist für mich dann doch das bessere Spiel geworden im Vergleich zu Batman. Also. Ja, die beiden haben sich so ein bisschen um Platz 3 gebettelt, muss ich mal sagen. Also Platz 1 und 2 standen bei mir relativ schnell fest. Da war eigentlich nur die Frage, wer ist 1 und 2? Und dann 3 und 4 war GTA 5 bzw. Batman Arkham Knight. Und GTA 5, brauche ich dazu irgendwas noch sagen? Ich glaube, jeder hat dieses Spiel mittlerweile gespielt. Finde ich super. Story macht Spaß. Dieses zwischen den Charakteren hin und her schalten macht mir viel Spaß. Der Online-Modus oder der Multiplayer-Modus, den finde ich auch super. Habe ich viel zu wenig gespielt, weil die Story doch relativ viel Zeit einnimmt, definitiv. Aber dennoch, wenn ich mal online gespielt habe, fand ich es auch toll. Hat mir Spaß gemacht. Nichts an diesem Spiel hat mir missfallen. Jetzt kann man natürlich sagen, warum hast du dann nicht auf Platz 1 oder das Spiel auf Platz 1 gestellt? Es gibt dann doch ein paar Sachen, die ich ansprechen muss. Denn zum Beispiel fand ich es nicht so toll, wenn du die Story spielst, dass du dann und wann echt extrem lange Wege zurücklegen musst. Ja. Da ging mir manchmal so ein bisschen auf die Nuss. Natürlich ist das schon das Spielprinzip von GTA. Aber manchmal war es mir einfach ein bisschen zu viel. Aber wirklich, wie gesagt, ich gebe diesem Spiel ja 8 von 10 Punkten. Also das ist wirklich nur ein ganz kleiner Bruchteil, der mich da stört. Also trotzdem ganz gut. Und dann ziehe ich noch einen Punkt ab, weil ich das Ende dann überraschend, nicht lame, aber so, ich hätte mir da einen größeren Knall vorgestellt zum Schluss. Du hast Trevor gekillt, ne? Ja. Ja. Aber weißt du, ich habe halt einfach gedacht, dass ich noch eine größere Schlacht gewinnen muss, um das jetzt mal so zu sagen. Okay, ja. Das war relativ einfach, da sich zum Schluss, im Endeffekt musst du ja nur das dein Auto da irgendwo abstellen und dann mit dem Auto Trevor jagen. Und instinktiv habe ich es richtig gemacht. Ich habe mir ein Motorrad hingestellt. Und dann hast du natürlich sowieso gewonnen, weil mit Motorrädern kannst du ja machen, was du willst im Endeffekt. Ja. Und hatte da relativ wenig Probleme, an Trevor dran zu bleiben. Und ich habe das nicht irgendwie vorher geguckt, wie man es am besten macht, sondern es war einfach, ich habe gedacht, nö, stell jetzt mal ein Motorrad hin. Es gibt ja häufiger so diesen Moment, dass du da irgendwo ein Fluchtfahrzeug deponieren musst. Und in dem Fall hat ein Motorrad ausgereicht und das hat hervorragend funktioniert. Und dann dachte ich so, okay, jetzt gibt's hier noch so das große Ding irgendwie, Trevor, der mit dem FBI unter einer Decke steckt, und jetzt geht's so richtig rund und so. Und dann war das halt nur einmal kurz knallen lassen und dann war's das. Und ja, ich fand das Spiel hervorragend, aber da gebe ich halt dann auch nochmal so, oder ziehe ich auch nochmal einen Punkt ab und deswegen 8 von 10 Punkten und auf Platz 3. GTA 5. Schön. Ja, natürlich auch gespielt, damals auf der 360. Großartiges Spiel. Phänomenal. Ja. Stück Videospielgeschichte. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass 6 besser werden kann. Aber ich gehe davon aus, dass sie es zumindest schaffen, ein gleichwertiges Spiel. Es gab ja jetzt erstmal die Gerüchte, dass Red Dead Redemption 2 ja. kommt, aber war ja wohl ein Stimmt, das ein war Flug. Falsch. Ja. Ein Flug! Es war kein Flug. War einfach nur Bullshit. Tja. Ja. Von so einem Arschloch. Genau. So kann man sagen. Mein Platz 3 ist ein Herzensprojekt. Ach, wo ich mich im Nachhinein schäme, dass ich es nicht gebackt habe bei Kickstarter. Gott, was ist das ja. denn? Ja, jetzt Men? Men, genau. Men 14. Man kann sich eigentlich denken. Der geneigte Videospiel-Fan weiß natürlich ganz genau, dass die großartigste Videospielserie in die 5. Runde gegangen ist. Auf dem PC gab es diese Version schon 2014 in 2 Kapiteln. Nun sag es doch! Ich bin so aufgeregt. Ich will es wissen. Sprechen von einem Lichtblick. Gibt's das Storytelling. Nicht? Videospiel-Fanatiker sprechen von einer Sternstunde der Unterhaltungsbranche. Und andere von Platz 3. Also dann und natürlich ist bei uns auf Platz 3 der legitime Platz 3. Das ist so spannend, ich kann gar nicht mehr. Das wird jetzt so. Wahrscheinlich schon. Broken Sword 5 in Deutschland. Alter, das glaube ich jetzt wirklich nicht. Baphomets Fluch 5. Selbstverständlich in der PlayStation 4 Variante. So. Natürlich! Großartig, so phänomenal. In der Originaltitel The Serpent's Curse, bei uns der Sündenfall. Großartig, phänomenal, was Charles Cecil da wieder an Charme, Humor und gewieften Rätseln dahin gezaubert hat, sucht seinesgleichens. Du hast viel über dieses Spiel geredet und fandst, also hast du auch mal gesagt, dass du das so toll findest und die anderen Teile auch schon. Und ich habe es mir dann auch mal angeguckt, das schiebe ich jetzt hier gerade mal ein. Und mir wurde überhaupt nicht klar, was an diesem Spiel dich so anfixt. Kannst du das uns näher erklären? Also die ersten zwei, ich war schon immer ein Fan von Paris irgendwie. Kann ich dir nicht sagen, warum, fand ich mal faszinierend. Die Stadt, finde ich mal, mag dieses Alte und dieses Prätentiöse und sowas, finde ich alles ziemlich geil. Und ich mag diese ganzen Templergeschichten und so, fand ich auch früher in der Schule immer geil. Wenn ich mal irgendwie was gelesen habe, dann über so einen Kram. Das zusammen fand ich so großartig. Plus diesen Charles Cecil Humor, der ist der Producer, der Chef von Revolution Software, der tatsächlich sein eigenes Spiel noch published und produziert. Glaube ich, das letzte Studio auf der Welt, was es noch macht, gefühlt. Finde ich großartig, dass er das noch macht. Übrigens, er hatte vor einigen Ausgaben ein richtig tolles Interview beim Videospiel, beim Spiele-Veteran-Podcast mit dem Jörg Langer oder so, irgendeinem alten Sack da halt von denen. Es war wieder so unglaublich toll und sie reden so ein bisschen aus dem Nähkästchen, plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen. Unfassbar tolles Interview. Was so toll in dem Spiel ist, ist einfach das Setting, ist der Humor und es ist einfach alles, das Storytelling. Und ich komme da so gerne nach Hause. Es ist Baphomets Fluch 1, Broken Sword heißt es international bei uns, Baphomets Fluch, ist einfach für mich das perfekteste und tollste Unterhaltungsstück ever. Ever wird jedes Jahr einmal durchgespielt. Und ist mir egal, ob das jemand versteht oder nicht oder der gleichen Meinung ist, für mich. Für mein Herz ist es einfach das großartigste Spiel. Und jetzt kam der 5. Teil. Es gab einen 3. und einen 4. Teil auch. Die waren dann auch irgendwie so 3D-mäßig und so. Die waren dann irgendwie nicht so geil, aber auch nicht schlecht. Aber der 5. Teil, der hat wieder so ein bisschen Back to the Roots kam der. Und man spielt auch wieder in Irland. Und man jettet auch mal nach Großbritannien und sowas. Der Aufhänger der Story ist, dass man einem Mord beiwohnt in einer Galerie in Paris, direkt am Sacré-Cœur. Direkt unterm Sacré-Cœur, das fand ich ganz schön, weil da hatten wir auch unser Hotel, als wir diesen Sommer in Paris waren. Deswegen da auch wieder so eine kleine Connection. Ich fand das so schön, das ist so schön gezeichnet, das Spiel, so schön erzählt. Deutsche Synchronisation, das Spiel werde ich niemals auf Englisch spielen, denn das ist genau wie Zurück in die Zukunft, kann ich nicht auf Englisch gucken. Habe ich halt als kleiner Hosenscheiß, habe ich das auf Deutsch geguckt. Wenn ich es jetzt auf Englisch gucken würde, dann würde irgendwas nicht passen. So, und das muss ich auch unbedingt auf Deutsch spielen. Die deutsche Synchronisation von allen Charakteren, von George Stobart bis Nicole Collard, das ist einfach ein Brett. Ist einfach großartig. Besser geht's nicht. Das hast du nur in dieser Serie. Ricky, du brauchst es niemals spielen. Ich verlange auf gar keinen Fall von dir oder von irgendeinem Hörer, zock diese Serie. Aber für mich persönlich ist es einfach das Geilste. Und es hat natürlich nicht auf Platz 1, hat es nicht gereicht. Es ist nicht das beste Broken Sword. Aber es ist ein phänomenales Spiel. Und es ist definitiv besser als alles, was Telltale macht und alles, was irgendwie diese Affen da von Life is Strange machen und so. Es ist definitiv besser. Und es sieht so schön aus. Und es ist so großartig. Platz 3, Broken Sword. Yes. Ja, das ist so merkwürdig zu hören, weil meistens, wenn du Spiele gut findest, dann finde ich die zumindest mal jetzt nicht total kacke. Ja. Und bei dem Spiel ist es halt für mich, ich sehe das und denke mir immer so, ne, was ist denn das, was da so toll dran sein soll? Aber gut, so ist es halt manchmal, wa? So sind die Geschmäcker verschieden. Ja. Gut. Platz 2, hey. Übrigens, ich fand's auch schön, dass sie die alten Sprecher wieder mit reingekriegt haben. Speziell Petra Conradi. Kennst du Petra Conradi? Das hat mir irgendwie was, der Name, ja. Ist nicht Babette Conradi, auch nicht die Schwägerin, obwohl, weiß ich gar nicht. Nein, glaube ich nicht. Das weiß man ja auch wirklich nicht. Dass man weiß das ja alles nicht, ne? Das ist die Sprecherin von Scully. Scully. Ja, von Dana Scully oder was? Dana Scully. Ah, okay. Und die kenne ich die daher, nicht. Ja. Ja, stimmt. Genau, die spricht schon seit irgendwie 96 oder 95 die Nicole Collard, die französische Journalistin. Und George Stobart ist halt ein Amerikaner, wird auch immer wegen seinem Akzent aufgezogen von den ganzen Pariser prätentiösen, eingebildeten Schnöseln und so. Das ist so schön und die Dialoge sind so toll. Man kann bei dem Spiel nicht scheitern, wenn man zu lange irgendwie an einem Schauplatz irgendwie rumklickt und irgendwie nicht weiterkommt, dann kriegt man da direkt irgendwie so einen Hint. So, das solltest du mal machen und so. Das ist irgendwie ein bisschen lame. Aber mein Gott, scheißegal. So. Platz Nummer 2. Entschuldigung, dass ich so viel über dieses wunderbare Spiel gesprochen habe. Ich dachte, es geht hier um eine Herzensangelegenheit oder so. Nö, das ist völlig in Ordnung. Ich fand's ja auch interessant. Sei doch nicht immer, muss ich da nicht entschuldigen, wie so eine alte Pussy. Doch, muss ich. So, Platz Nummer 2 ist bei mir The Last of Us Remastered. Oh. Das ist das Spiel, das aus meiner Sicht wirklich auch die schönste und beste Story hatte, die ich je gespielt habe. Auch wenn das Ende mich ein bisschen nicht unbefriedigt hat, sondern es hat natürlich Möglichkeiten offen gelassen. Auch hier will ich jetzt nicht spoilern für einen zweiten Teil, sage ich jetzt mal. Von daher. Den es ja wohl gibt. Ja, genau, den es wohl gibt. Also, ist, glaube ich, noch nicht bestätigt, aber sieht ganz gut aus. Hat gesagt, bei irgendeinem Panel, naja, ich spreche unter anderem gerade das und The Last of Us 2, da spreche ich auch gerade ein paar Samples ein. Da denkt man sich auch, also bist du denn noch ganz dicht? Scheint so zu sein, als ob er da vielleicht ein Problem hat mit der Dichtheit. Nee, also insgesamt wirklich ein. Ist er nicht mehr ganz dicht? Ein großartiges Spiel, das ich natürlich empfohlen bekommen habe von dir und ich glaube, jede Spieleseite hat darüber berichtet, als das 2014 rauskam, dass das Spiel schlechthin sei und so. Und ich hatte zunächst auch wieder so Probleme reinzufinden in diese Welt. Ich dachte so, oh Gott, das funktioniert bei mir nicht. Irgendwas funktioniert hier bei mir nicht. Es ist nicht so, wie ich mir das dachte. Aber als ich dann aus dieser Stadt rauskam, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Stadt es war, in der man da zuerst ist, ab da konnte ich dieses Spiel wirklich auch nicht mehr weglegen. Und es du war da einfach, war's. Du da steht. Es war einfach wirklich das Spiel des Winters 2000 oder das ist eigentlich der Weihnachtszeit 2014, muss man sagen. Ich habe es, glaube ich, zwischen Weihnachten und Silvester durchgespielt. Dieses schlimme Geräusch, von wenn du irgendwo dich gerade langgeschleicht in einem dunklen Raum und du hörst so ganz leicht diese Klicker. Ja. Das ist so großartig alles gemacht. Dieses Spiel, das schafft es auch wirklich immer, genau das, was du gerade sagst, immer diese Spannung so extrem aufrecht zu erhalten, dass du wirklich schon erschrickst, wenn nur die Tür bei dir aufgeht und dann deine Frau da mal reingelatscht kommt. Gott sei Dank haben wir den hier bei der Game of the Year Edition mit drinne, den Rülpser Chris, da kannst du dich wieder glücklich schätzen. Keine Ausgabe ohne dieses Rumgerülpere. So, sei es drum. Gröber. Ja, pass auf, für dieses Spiel habe ich mir extra so einen Schaukelstuhl, kann man fast sagen, geholt. So ein Wippelstuhl da vom Ikea, den man da kennt, die da immer überall rumstehen, wo sie diese Peter Sippels Stuhl? Ja, genau, Peter Sippels Trainerstuhl habe ich mir da geholt, so ein Patek-Stuhl. Nee, aber du kennst auch diese IKEA-Dinger da. Da habe ich mir extra so ein Ding geholt und einen Fußaufleger, einen Hocker, und lag da in meinem IKEA-Stuhl und bin in diesem Spiel und in diesem Stuhl versunken. Und ich war fast schon ein bisschen traurig, als das Spiel zu Ende war. Und ich habe mir dann echt überlegt, sollst du jetzt hier nochmal von vorne anfangen? Ich habe dann das Ding da gespielt. Das habe ich nicht gespielt. Diese Erweiterung da, die war ganz okay, aber ja, ich hab ein paar Mal. Das ist auch so ein Spiel, das sollte man auch mal, zumindest die ersten 30, 35 Minuten, sollte man mal mit seiner vergötterten Allerliebsten spielen. Denn, ey, ohne Scheiße, wer da nicht ergriffen ist, ja, das funktioniert der ist kein Mensch, der ist verdammt nochmal kein Mensch. Und ich weiß ganz genau, was du jetzt sagst. Ja, das ist scheißegal, als die Tochter erschossen wurde. Nein. So meine ich das gar nicht. Aber ein Computerspiel ist aufgrund der grafischen Barriere für mich zu weit weg. Ich kann mich da nicht richtig mit emotionalisieren. Das funktioniert irgendwie nicht. Es ist manchmal halt schon so, dass man eine gewisse Bindung zum Charakter aufbaut, aber weil es halt einfach nicht, das sieht halt nicht aus wie echte Menschen. Und deswegen bin ich da zu sehr distanziert immer. Deswegen kann ich das gucken und das ist halt dann so. Ja, also ist jetzt, natürlich sitze ich nicht da und denke mir, ja, so eine Scheiße, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber dieser emotionale Funken springt nur bedingt über. Ja, also, ja, da tue ich mich vielleicht auch ein bisschen schwer, vielleicht bin ich dazu kaltherzig oder so. Kann sein. Aber es ist bei mir ja auch im wahren Leben so, dass ich jetzt nicht so, also, ich bin da nicht so emotional wie andere Menschen im wahren Leben, um es mal so auszudrücken. Aber sei es drum. Ja, phänomenales Spiel. 9 von 10 Punkte. Ja, also das ist wirklich Wahnsinn eigentlich. Und den Punkt, den ich abziehe, das sind eigentlich 2 halbe Punkte, die ich abziehe. Zum einen für das Ende. Auch da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber wirklich nur ganz bisschen mehr. Deswegen ziehe ich da einen halben Punkt ab und jetzt werden viele sagen, was? Ich ziehe wirklich noch einen halben Punkt für die Grafik ab. Manchmal fand ich die ein bisschen... Naja, so ein PS3-Spiel. Ja, da habe ich so... Also ich habe halt davor Killzone gespielt. Das ist dann schon nochmal so ein Unterschied grafisch. Aber ich freue mich auch so sehr auf The Last of Us 2. Ich bin gespannt, ob sie das hinbekommen, dass das ein schönes Sequel wird. Da bin ich gespannt. Da bin ich auch sehr gespannt. Muss ja kein Sequel sein. Stimmt, ja. Könnte man einfach auch eine komplett neue Geschichte erzählen. Parallel. Ja. Parallel. Aber mit der Grafik, du siehst es ja jetzt, ist ja im Prinzip dasselbe Nathan Drake Collection und dieses ganze Gameplay zu Uncharted 4. Ist ja auch Naughty Dog. Das sieht sich enorm ähnlich. Also die Beta hat mich sofort an... Aber ich meine jetzt genau diesen Sprung. Uncharted 3 sah auch wirklich großartig aus. Aber Uncharted 4 sieht so unglaublich... Es ist das Geilste, was ich jemals gesehen habe, wirklich. Ja, das heißt, diese Verfolgungsfahrt da auf der E3, das war so geil, so unfassbar. Ja, das stimmt. Und jetzt stell dir mal vor, dieses schnelle, große, komprimiert in Atmosphäre und Düsternis und, keine Ahnung, komprimiert in The Last of Us 2, diese Grafik, dieses Grafiktalent von Naughty Dog in The Last of Us 2, das kann nur ein Brett werden, das wird so gut. Wahrscheinlich auch erst 2018, frühestens, oder? Ich denke mal. Naughty Dog hat gesagt, dass sie noch 2 Spiele, also dass sie 2 Spiele auf dieser Plattform bringen, auf der PlayStation 4. 3 habe ich gedacht, aber vielleicht waren es noch 2. Ja, vielleicht waren es 3, ich habe gehört irgendwie, oder ich habe auch bei irgendeinen News das gehört oder gelesen, 3. Aber 2 nach Uncharted, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Also oder? Zumindest haben sie noch was in der Pipeline. Jetzt kommt Uncharted 4, höchstwahrscheinlich kommt auf diesen Konsolenzyklus noch The Last of Us 2 und ey, mal was Neues. Ne? Von denen, oder? Großartig. Ja, ich finde ich habe jetzt nur ein Spiel von denen bislang gespielt und das fand ich halt so großartig, dass es gleich bei mir auf Platz 2 gelandet ist. Ja, und hol dir die Nathan Drake Collection. Tank dich ein bisschen durch den ersten Teil. Spiel ihn auf jeden Fall durch. 29,99 bin ich dabei. Nathan Drake ist wirklich so ein charmanter Charakter. Und er ist so halt dieser Chris Pratt, weißt du? Ja, das genau, so hast du es auch gesagt. Und interessanterweise schon bei der Demo habe ich eine ähnliche Assoziation gehabt zu, wie heißt der Vogel nochmal? Chris Pratt, ja. Es gab im ersten Teil, wo der Charakter wirklich noch nicht so großartig ausgearbeitet war wie in 2 und 3, eine Szene, wo er mit Sully und seiner Kollegin Silke oder so oder Silke war es, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, standen so und Nathan sollte dann da in so eine Gruft hinabklettern und er duckt sich gerade im Willen dieses Loch reinsteigen und die Alte sagt dann nochmal, Nathan, pass auf dich auf. Und er selbstverständlich dreht sich um und haut sich so den Kopf an, weißt du so. Und das ist halt so ein charmanter Dummbatz, so, den ich echt ins Herz geschlossen habe, weil ich mich mit dem auch sehr gut identifizieren kann, weißt du. Oh, das ist natürlich... Platz 2, Ricky, Platz 2. Mainstream at its best. Call of Duty 3, Black Ops 3. Call of Duty 18, Black Ops 3. Das ist natürlich, also damit hätte man, glaube ich, vor Release nicht rechnen können. Da hätte man überhaupt nicht mit rechnen können. Die Beta, die wir gezockt haben, war ja schon wirklich gut. Aber es war, wo man sich denkt, ja, der Multiplayer ist eh immer gut. So, er war bei Advanced Warfare jetzt nicht so ultra innovativ und geil, aber jetzt hast du ja dieses Titanfall-Gameplay an den Wänden rennen und egal, bla bla bla, kannst deinen Körper mit so welchen Sachen, Modifikationen upgraden und so. Egal, da hat man sich schon gedacht, dass der Multiplayer eh gut wird, aber dass er so gut wird und einer der besten der letzten Jahre ist, das hätte man nicht gedacht und dass das Spiel auf einmal Umfang hat. Ist ja verrückt. Dieser Zombie-Modus ist wie immer ziemlich geil, sehr plump, aber ziemlich geil, dass es in diesen 20er-Jahres-Setting spielt. Ich habe das schon mal bei WhatsApp erzählt, deswegen jetzt ganz kurz nochmal. Und der Singleplayer, den du ja zweimal zocken kannst, einmal der ganz normale, der irgendwie auch schon 8-9 Stunden geht und dann nochmal dieselbe Länge, dasselbe Environment, so dieselben Kulissen, sag ich mal, aber auch mit Zombies. Ist super geil. Ich hab's noch nicht durch, weil ich zocke nur den Multiplayer. Ich zocke nur den Multiplayer. Bin jetzt Rang 44. Es ist geil. Es macht so Bock und ich ertappe mich immer wieder, wie ich sonntags morgens vor Podcast, wenn wir die mal geplant haben, weil dann denke ich mir mal, ja, so gegen Vormittag ist Firken 12er geplant, das wird eh so schnell nichts, dann zockst du noch mal anderthalb Stunden Nuketown, das ist halt so eine Kult-Map, hab ich ja schon mal erzählt. Ja, ne? Ja. Zocke ich echt eine Stunde oder so. Nur diese eine Map, das macht so einen Bock. Und da gibt's einen Spielmodus, der heißt Uplink. Da gibt's einen Ball, und jeder hat bei sich am Spawnpunkt so eine große Blase über seinen Spawnpunkt schweben. Und da musst du halt den Ball reinwerfen. Das ist halt ja wie Basketball im Prinzip. Sondern du kannst halt den Ballführenden halt abballern, den Ball abluchsen und dann möglichst in deine Tiefe des Feldes bringen und so. Das macht so Bock. Das ist großartig. Ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab. Kann gut sein, aber macht auf jeden Fall Bock. Ist mein Lieblingsspielmodus. Black Ops 3. Umfang pur. Alter, super geil. Sie? Ich höre nur Gutes und ich werde es mir natürlich auf jeden Fall auch holen. Aber ich bin echt überrascht, das kam ja wie aus dem Nichts. Bislang waren ja die letzten Teile auf der Current-Gen-Geschichte, ja. Also eher so ein bisschen kacke, kann man sagen. Und ja, jetzt plötzlich kommt da so ein Brett raus. Also das ist also beeindruckend und gleichzeitig freue ich mich auch, weil ja man will ja, dass die Spiele schön sind. Absolut. Call of Duty Ghost war eine Katastrophe, eine Frechheit fast schon. Advanced Warfare, wie hieß das? Ja. Ja, das hieß doch so. Ja, Advanced Warfare war auch nichts, war ähnlich kacke. Und jetzt hauen die da ein Ding raus. Treyarch, das wahrscheinlich beste Call of Duty Team, ballert da ein Ding raus. Großartig. Du hast so viel Umfang. Das ist so abnormal für Call of Duty. Das ist super. Und die Story macht mega Bock. Super geil, wirklich. Habe ich jetzt die Hälfte so circa durch. Es macht Bock. Es ist natürlich Action, es ist eine Achterbahnfahrt. Es knallt und ballert überall und hinter dir zerreißt es die Erde. Scheißegal, Alter. Macht das 8-9 Stunden und dann ist auch gut. So, aber es macht wirklich diese 8-9 Stunden mega Bock. Hat auch immer die 6 Stunden, die es vorher irgendwie ging, immer Bock gemacht. Außer bei Ghost, da war sie echt scheiße, die Story. So, jetzt dein Platz 1, Ricky. Ich bin jetzt, ja, so auf, gespannt. Bei dir war es ja gerade Platz 2. Mein Game of the Year 2015 ist bezeichnenderweise ein Spiel aus 2014. Na, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Mario Kart. Infamous Second Son 2. Da bin ich jetzt wirklich enttäuscht. Das ist eine Überraschung. Und es heißt Infamous. Wie man sagen will, ist, glaube ich, egal. Aber ich halte mich natürlich an deiner Vorgabe. Infamous Son Second 2. Was? Second Son. Ja. ja, also das ist wirklich ein Spiel gewesen, das hatte ich davor und danach nie, dass ich nicht mehr aufhören konnte zu spielen. dass ich das Spiel komplett durch hatte, die Map komplett, nennt man das, geklärt habe, also alles erledigt habe. Und dann ist es so, dass einfach nur immer mal wieder so random ein paar Einheiten da von diesen Besetzern da, also von diesen Soldaten da wieder reingeschickt werden. Das habe ich auch gemacht. Und ich hatte wirklich, ich hab auch extrem viele Trophäen geholt, so viel wie bei keinem anderen Spiel. Das habe ich mir nämlich angeguckt, als ich die Spiele jetzt hier durchgesucht habe, welche ich alle so gespielt habe. Wenn man da auf Trophäen geht, sieht man ja die Spiele, die man alle gespielt hat. Und dann habe ich so gesehen, oh, da hast du aber echt viele Trophäen geholt für deine Verhältnisse. Also ich konnte einfach nicht mehr aufhören, dieses Spiel zu spielen. Obwohl es wirklich dann zum Schluss nach, ich komme gleich noch auf die Story und so zu sprechen, obwohl es ja dann zum Schluss wirklich überhaupt nichts mehr zu tun gibt. Es ist zwar ein Open-World-Spiel, aber es wiederholt sich dann nur noch alles. Aber ich konnte nicht aufhören, dieses Spiel zu spielen. Es ist unglaublich gewesen für mich. Die Story fand ich super, ich fand die Grafik toll, ich fand den Charakter da, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, fällt mir jetzt spontan nicht mehr ein. Ah, mir auch nicht, nee. Ich hab's. Ich kann's mal googeln, wenn du willst. Als ich's, ja, kannst du gerne machen, als ich's rausgesucht habe, wusste ich's und jetzt weiß ich's nicht mehr. Den fand ich nach Anlaufschwierigkeiten dann auch super sympathisch und hab gern mit ihm gespielt. Ich fand die Trulla, die dann später dazu kam, super. Hat mir richtig Spaß gemacht, mit der dann auch so im Combo zusammenzuspielen. Ich kann an diesem Spiel nichts aussetzen. Wirklich gar nichts. Außer, dass ich halt am Anfang so eine leichte Anlaufschwierigkeit hatte. Das habe ich aber bei fast jedem Spiel. Wahrscheinlich geht das den meisten so. Bis auf ein paar wenige Spiele ist es irgendwie immer so, dass man so 1-2 Stunden braucht, bis man da so richtig drin ist in dieser Welt. Und ja, eine 10 von 10, die kannst du nicht einfach mal so vergeben. Da muss schon ja, was. Da muss auch viel Herz beistecken. Was Unfassbares um die Ecke kommen. Delson Rowe hieß er. Genau. Und sie hieß Abigail Walker mit der Lichtfähigkeit. Die fand ich auch super. Und First Light hieß, glaube ich, dann das Standalone. Genau. Das habe ich jetzt noch nicht gespielt, überraschenderweise. Habe ich aber mir geholt und will ich auch definitiv spielen. Ich glaube, es gab es auch mal bei PlayStation Plus oder so. Ja, genau. Aber das ist halt einfach, ich kann vielleicht mal sagen, warum das The Last of Us geschlagen hat. Weil bei The Last of Us, wie gesagt, dann immer mal wieder so, gab es halt sowas wie zum Beispiel mit der Grafik, die ich dann nicht so geil fand. Das bei Infamous Second Son war ich einfach nur begeistert, grafisch und alles. Du warst doch auch unfassbar begeistert von dem Spiel. Du hast mir, glaube ich, erzählt, du hast das innerhalb weniger Tage komplett durchgespielt. Du konntest gar nicht mehr aufhören. Und genau das hatte ich so extrem noch nie. Also, dass ich wirklich dann auch nicht mehr aufhören konnte, nachdem ich alle Missionen abgeschlossen habe. Das hatte ich noch nie. Und das war wie so eine Sucht, dieses Spiel. Mhm. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist das tollste Spiel, was ich je in meinem Leben gespielt habe. Ach, echt jetzt? Ja, definitiv. Für mich ja. Ich weiß, dass es viele vielleicht verblüffen wird, weil das ist jetzt kein Spiel, das in allen Top 5s erscheint. Aber ich glaube, dass in keinen. Ich glaube, dass es in vielen Top 10 PS4-Spielen erscheint. So auf all time. Wenn man retrospektiv an die Konsole denkt, wenn die PS5 in Start. Ja, da musst du abwarten. Aber Stand heute glaube ich, dass es in einigen Top 10s erscheinen würde. Was kann man an diesem Spiel aussetzen? Ich wüsste nichts. Also ich fand es auch super. Ich fand auch die Antagonistin gut. Diese Olle da mit dieser Steinkraft, ne? Oder was sie da hatte. Fand ich super. Ich fand die Boss-Matches so geil. Ja. Also das hat so Spaß gemacht, da sich da durchzuquälen teilweise natürlich. Oh, wenn ich davon rede, habe ich direkt Bock, nochmal zu spielen. Es ist wirklich super. Aber es ist so toll. Wir wissen ja, wir sind aus demselben Holz geschnitzt. Wir werden es nicht nochmal durchspielen, weil unsere Lebenszeit begrenzt ist. Das ist das Problem. Ich habe hier noch 4 andere Spiele liegen. Dann spiele ich erstmal die, bevor ich ein altes nochmal rauskrame. Aber es ist toll. Es ist für mich so ein Spiel, das man gespielt haben muss auf der PS4. Ja, das ist richtig. Das glaube ich auch, ja. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Außer, dass ich immer wieder gerne an die Infamous Second Son 2 Zeit zurückdenke. Wirklich, es ist wirklich manchmal so, dass ich so denke, ach, das war schön. Das hat echt Spaß gemacht, sich da abends hinzusetzen und das Ding durchzurammeln. Auch der Anfang war schon super, wo er seine Kraft kriegt und so, ne? Ja, super, das war einfach toll, wie man dadurch oder da ist an diesem See da sich lang war, glaube ich, Seattle, ne? Kämpfen musste. Genau, die Stadt ist Seattle. Auch nicht zu groß für Open World. Das ist genau ähnlich wie bei Batman. Es ist einfach nicht zu groß. Ja, also, und auch nicht zu viel Gedöns, genau, was du nebenbei machen musst oder kannst. Man kann ja das super finden, wie groß The Witcher 3 ist, aber du musst halt auch die Zeit haben, diese Welt zu erkunden. Und das geht halt hervorragend bei Second Son. Ich lasse das vorne jetzt weg. Weil, ja, du kannst dich ja fast überall mit deiner Flugkraft dann irgendwann mal, genau, begeben. Und genauso ist es zum Beispiel auch bei Batman, dass du selbst ohne Batmobil die verschiedenen Distrikte da relativ leicht durchkämmen kannst. Also das gefällt mir dann, wenn dann Open World, dann so überschaubar. Bitte. Ja, ich fand's auch super. Hat mir mega Spaß gemacht, aber Top 10? Ja, deine Top 3, naja, 2014 eventuell. Aber das liegt so weit zurück für mich, das Spiel, gefühlt. Ich habe jedes Spiel, was ich gespielt habe, gerankt. Ja. Willst du mal wissen, was auf den letzten Platz gekommen ist? Ja, bitte. 2 von 10. Doki Doki Universe. Doki Doki Universe, ja, das war wirklich scheiße. 3 von 10, davor die Eiskönigin. Völlig unverfroren. Aha. Ja, gut, jetzt aber dein Platz 1. Mein Platz 1 wird dich vielleicht ein wenig. Oh, die Beta ist jetzt schon verfügbar von Uncharted 4, lese ich gerade. Dann beeilen wir uns mal ein bisschen ein. Ich glaube, mein Platz 1 wird dich sehr überraschen. Aber nicht den geneigten PlayStation 4 Hardcore-Gamer. Ich habe es nicht durchgespielt und ich stehe dazu. Weil es mir am Ende einfach, oder keine Ahnung, ab gewissen Zeitpunkt war es mir einfach zu schwer. Und es war mir auch. Ah, ich weiß es. Ich sag's natürlich nicht, es ist dein Game of the Year. Es war mir wirklich zu schwer dann irgendwann, aber bis zu diesem Zeitpunkt, ich hatte so viel Spaß, es sah wirklich toll aus. Hidetaki Miyazakis Meisterwerk Bloodborne. Ja, das sieht toll aus, echt. Ich trau mich aber nicht ran. Eben, was du sagst, mit dieser Schwierigkeit und diese Frustrationsstufe, sag ich mal, würde für mich wahrscheinlich zu groß sein. Ich habe, da habe ich ja auch eine App-Idee gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt sagen soll. Ich mache es einfach, weil ich eh viel zu faul bin, da irgendwie was in die Wege zu leiten. So wollte ich es nicht sagen, aber das ist, glaube ich, meine Gedanken. Gut, dass du mich dafür hast. Und zwar möchte ich will, dass irgendwie man eine App programmiert, eine Smartphone-App, gibt auch Apps für Windows 10. Du stellst du das Handy vor dich hin und es filmt dich in dem Moment, wo du dieses Foggate betrittst. Also Foggates sind immer vor Endbossen. Und ich habe mich selbst ertappt oder ertappen lassen von Mitmenschen, von einer Mitmenschin, wie ich komplett insane und schwitzend und mit meiner Zunge am Arbeiten bin, wenn ich einen verdammten Boss lege. Du glaubst es nicht, ey. In der Souls-Reihe und in Demon's Souls, Dark Souls und jetzt auch in Bloodborne, ey, Bosskämpfe, dein Herz rast so unfassbar und oh Gott. Und ich möchte, dass man dann halt dieses Video shared. Seinen eigenen Gesichtsausdruck je nach Boss kategorisiert, weißt du? Ja, verstehe ich. Du kriegst jetzt möchte dann, ich von dir mal aber trotzdem eins wissen. Das ist mir ganz, das brennt mir wirklich jetzt unter den Nägeln. Ja, dann mach mal. Würdest du das jetzt empfehlen für mich, dass ich sowas mal ausprobiere? Allein, weil es halt optisch so schön ist und auch einfach anspruchsvoll ohne Ende und einfach einem auch nochmal aufzeigt, ey, diese PS4, die kann so viel mehr und kann so viel komplexer sein als das, was du sonst so spielst. Oder sagst du, diese 20 Euro, ich glaube, für 20 Euro kriegst du das mittlerweile, die sind zum Fenster rausgeworfen. Für dich, für mich jetzt, also in meinem Fall. Puh, das ist schwer. Für 20 Euro würde ich mir diese Experience, wie man ja so schön sagt, auf jeden Fall mal geben. Auf jeden Fall. Aber ich bin dann nicht so, der sich irgendwie Stunde über Stunde an einem Boss oder so an irgendeiner Stelle festbeißt. Ich muss dann Videos gucken. Ich lass mir das dann zeigen und so. Und dieses Spiel, die Souls-Reihe, diese From-Software-Spiele, die nötigen dich fast dazu, irgendwie Wikis und sowas zu benutzen. Denn oft werden manche Items und so gar nicht erklärt. Da steht irgendein absurder Kram und du weißt gar nicht so genau, was das bringt. So, ne? Und auch zum Beispiel am Anfang im Hunter's Dream, das ist so eine Hub-Welt, da teleportierst du dich halt zu den ganzen anderen Welten, so, weißt du? Und da wählst du halt auch deine erste Waffe aus. Und ey, ich denke mir, was nimmst du denn da? Jetzt nimmst du diese Axt oder diese Rasierklinge oder so. Dann habe ich erstmal pausiert die Geschichte und habe mir erstmal Videos angeguckt. Ja, du, so, weil du halt so einen Respekt vor dem Spiel hast, du möchtest so wenig Fehler wie möglich machen. Jetzt sagen natürlich die meisten Leute, ja, du hast jetzt gar nicht richtig gespielt oder so. Ja, nee, ich habe einfach viel zu wenig Zeit in meinem Leben. Und was die anderen sagen, ist auch völlig Latte. Ja, das so. Ist so wie du das spielst, ist halt so wie du das spielst. Und es scheint so ja nicht so schlecht genau. Gewesen zu sein, sonst würdest du es nicht als dein Game of the Year 2015 absolut. Bezeichnen. Also ich hatte alles in allem mit keinem Spiel so viel Spaß wie mit Bloodborne. Es ist grafisch dieses Kampfsystem. Es ist ja zum ersten Mal in dieser Souls-Reihe der Fall, dass du kein Schild hast. Ich weiß jetzt im The Old Hunters, das ist jetzt das der DLC, der wohl einzige DLC, der für das Spiel rauskommt. Da gibt's jetzt wieder Schilde, weil das spielt ja jetzt in diesem viktorianischen London. Und die ganzen Dark Souls-Dinger haben ja in so einem Dark-Fantasy-Setting gespielt, mit Drachen etc. Da hast du halt immer ein Schild gehabt und du bist, Mickey, vertrau mir, jeder, der ein bisschen Ahnung hat, und ich habe die allerwenigste Ahnung, rennt immer mit gehaltenem Schild und ganz langsam immer in ein neues Kapitel oder ein neues Areal. Weil du immer Angst hast, dass irgendeine Falle ausgelöst wird oder dass aus irgendeiner Kiste oder aus irgendeiner Ecke irgendein Arschloch kommt und dir auf die Fresse haut. Ja? Und das hast du jetzt hier halt absolut nicht bei Bloodborne. Du hast kein Schild, du hast dafür zwei Waffen. Du hast eine normale Waffe, die zwei Modi hat. Das ist auch neu. Du hast eine Schusswaffe, das ist halt neu. Und du hast eine Schlagwaffe, die du nochmal ausfahren kannst und hast dann irgendwie aus so einer Rasierklinge kannst du nochmal so eine Sichel machen. So. Und dann hast du die halt aber an beiden Händen. Weißt du? Die Schusswaffe fällt dann dafür weg. Gesehen, die ich genau, hab, ja. Und das ist halt so geil. Und du musst jetzt halt so auf Zack sein, weil du halt nicht mehr blocken kannst. Ich glaube, es gibt im Bloodborne noch irgendein Schild, das irgendwie mega versteckt ist in dem ganzen Spiel. Aber größte Zeit spielst du halt ohne Schild in dem Spiel. Und du musst halt immer ausweichen und weg dodgen und und Bloodvials nehmen, das ist die Energie, und dann denkst du, oh, hab nur noch drei Bloodvials, tust du dir das jetzt nochmal an und verlierst deine ganzen Seelen und so. Blood Echoes heißen die, nicht mehr Seelen. Ich weiß, für alle Klugscheißer, deswegen das ist so großartig, wirklich. Ricky, für 20 Euro, es gibt jetzt auch diese Game of the Year Edition, die wird jetzt, glaube ich, ein bisschen teuer sein, und da ist, glaube ich, auch nur der DLC drin. Die würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen, zumal in diesen Souls-Spielen die DLCs, es ist nicht einfach so, wie jetzt zum Beispiel bei The Last of Us, wo du diesen, wie heißt der DLC nochmal? Ellie's Tagebuch oder so? Nee. Das weiß ich. Also ich merke mir das dann meistens bei den DLCs nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Da wählst du den ja einfach aus, ne? Ja, genau. So, und klack, starten. Nee. Da musst du erstmal googeln oder so und musst irgendwas Absurdes aktivieren, musst dann dahin latschen, musst da irgendwen töten, der irgendwas droppt, und das musst du dir dann nochmal diagonal in den Arsch schieben. Erst dann könnte es möglicherweise sein, dass du den DLC aktivierst. Das ist halt, dieses Spiel ist wirklich so dermaßen pain in the ass, aber es ist nie wirklich unfair. Du kannst es alles schaffen. Also aber es ist halt die Frage. Mir. Ich habe es mir jetzt mal hier live in der Sendung auf den Wunschzettel gepackt. Und ich werde es mir wahrscheinlich dann mal irgendwann zulegen. Also wirklich, diese Experience ist großartig, und vertrau mir, also dieses Old Yharnam, der Anfangsbereich und sowas, und auch die nächsten Bereiche, da kannst du mich fragen, aber irgendwann, wenn du weiterkommen solltest, dann Wikipediare dich da durch und so. Also, wie viele Stunden hast du gespielt? 14, 15. Okay, wie groß ist der Umfang? Also wie lange kann man spielen? 25, 30. Okay, also das ist jetzt netto, oder? Es gibt kein Netto, es gibt keinen Menschen, der da nicht stirbt oder so. Nee, ja, das meine ich. Also das ist dann alles mit Tode schon eingerechnet. Ja, also, genau, okay, würde ich sagen. Ja. Okay, ja, dann bin ich mal gespannt. Also irgendwann werde ich mich daran trauen. Das schwebt schon lange mir vor Augen, dass ich mir dieses Spiel mal zulege, weil auch da habe ich nur Gutes gehört, aber habe halt auch gehört, dass du... Also, dass es halt wirklich Stellen gibt, wo deine Frustrations-Limbo-Stange enorm tief liegt. Und dann gibt deswegen. Es halt so Geschichten, da kommst du dann in irgendwelche Suas, kletterst da hinab, und dann brichst du halt durch irgendein Loch und du fällst halt in so ein Loch voll Ratten und so. Und du denkst dir nur, Alter, was, du bist völlig unterlevelt und so. Und oh, das ist so dermaßen unfair. Du musst es dem Spiel aber verzeihen. Dieses Kampfsystem macht so unfassbar viel Spaß. Es ist so unglaublich perfekt, dieses Kampfsystem. Es fühlt sich immer so griffig an. Und du hast immer die Kontrolle. Aber das Spiel ist halt, es fickt dich halt regelmäßig ganz, ganz tief in den Arsch. Ja, schön ausgedrückt. So, ja. Game of the Years, also bei uns Infamous Second Son. Ja. Übrigens 353 Bewertungen bei Amazon. Ich habe das gerade mal nachgeguckt. Schön. Aber alle, also eine Stellebewertung von 4,5. Und ähnliches. Sehr gut. Gilt, ja, das ist auf jeden Fall mal gut. Mhm. Ähnliches Bloodborne, gilt ja. Für Bloodborne. 407 Bewertungen. Mhm. Und davon, jetzt können wir mal gucken, genau, also 289 5-Sterne-Bewertungen kriegt dein Spiel. Ja. Und nochmal zurückhüpfen. Und Infamous Second Son bekommt 217. Also in Sternen ausgedrückt, 4,4 Sterne bei Amazon für Infamous und für Bloodborne 4,3. Oh, hey Mensch, höher bewertet Infamous Second Son bei Amazon. Aber sei es drum, das sind unsere zwei Lieblingsspiele gewesen. Ja. Ich denke mal, wenn wir das nächstes Jahr machen, dann wird sich das natürlich so ein bisschen weiter eindämmen und nicht mehr ganz so krass bis hin zu Infamous Second Son. Das glaube ich auch nicht. Ja. Ja, oder andere Spiele, die jetzt hier schon alt waren. Aber ich wollte manche Titel auch unbedingt noch dabei haben, die ich letztes Jahr gespielt habe, weil die halt toll waren und für mich, ich bin ja sozusagen neu eingestiegen in diese ganze Gaming-Welt. Und für mich haben manche Titel ja noch eine viel größere Bedeutung, die für viele andere, die schon lange spielen, einfach nur so ist halt ein gutes Spiel, fertig. Aber für mich sind das Augenöffner, ja, und einfach Spiele, die mir erklären, warum es so eine Riesenindustrie ist, dieses ganze Gaming-Ding. Für mich war halt lange Zeit Games einfach nur sowas, also die EA-Spiele und von mir aus noch ein Wrestling-Spiel. Und ich bin einfach immer wieder begeistert, wenn ich neue Sachen ausprobiere, was es für großartige Spiele gibt. Deswegen haben wir hier in der ersten Game of the Year-Ausgabe uns, sag ich mal, einen deutlich größeren Zeitraum gegeben, als man das sonst bei Game of the Year Geschichten gewöhnt ist. Ich habe Angst, ich befürchte, dass es nächstes Jahr, wenn wir hier sitzen, es eigentlich legitim nur um Platz 2 geht. Ja, wir werden es abwarten. So, ich muss jetzt abwarten. Hochzeitstag feiern, Chris. Ich muss jetzt hier, aber ich dachte, wir tippen noch unser Spiel des Jahres. Das schaffe ich jetzt nicht mehr. Das gibt's doch gar nicht. Ich muss auch mal länger machen. Ja, es gibt aber Gründe, die so, hier kommt nur Game of the Year von irgendwem, der da so eine Game Awards was tippt. Die Nominierten sind Witcher 3, Super Mario Maker, Metal Gear 5, Fallout 4 und Bloodborne. Was glaubst du? Ich habe nichts davon gespielt. Gefühlt? Ich würde denken, dass die jetzt alle auch noch Fallout 4 als Game of the Year wählen. Aber ich stimme dem nicht zu. Ich stimme dem auch nicht zu. Ich sage, mein Herz sagt Super Mario Maker, mein Kopf sagt Witcher 3. Ja, damit kann ich auch leben. Also alles, was ich als Video gesehen habe, sieht das toll aus. So, Chris, jetzt muss ich abbrechen. Es ist wirklich sehr, sehr schade, aber 2 Stunden müssen reichen und jetzt herrscht die Frau hier. Also ich hätte jetzt noch 2-3 Stunden weitermachen können. Ich habe noch so viel zu erzählen. Mach doch einfach eine Podshow. Also, bis dann, Antenne. Hat mir Spaß gemacht, bis dann. Tschüssi. Tschüss.